Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. So mit Sonnenschein, von Juli bis September. Und nicht so nass und so verregnet wie im letzten Jahr. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, hallihallo. Ja, unser Captain hat uns eingeleitet in die Sendung. Hallo, herzlich willkommen. Ja, richtiger Sommer müsste ja nicht anstehen. Ne? Wird ja immer alles heißer, heißer. Jedes Jahr Heizerekorde angeblich. Da müsste ja für uns auch mal ein richtiger Sommer demnächst wieder drin sein. Aber ich glaube, das Trügerische bei dem Thema ist tatsächlich der Juni. Weil der Juni hat nämlich den meisten Regen, der niederschlagstärkste Monat des Jahres. Und dann denkt man immer im Juni, wann kommt denn jetzt endlich der Sommer? Und dann kommt er im Juli oder im August. Ja, meistens. Ja, in die letzten Jahre war es ja leider immer so, dass man 3 Tage so, 3 Tage so hatte. Und ja, nie mal irgendwie am Stück ein paar Tage Sonne. Und wenn, dann natürlich gleich 35 Grad. Ja, Mars klingt nicht gut, sagt der Chat. Da können wir gleich aus dem Weg räumen. Mein Mikro hat einen Schlag. Ich muss hier mit dem Ersatzmikro arbeiten heute Abend. Das ist leider so. Das Einzige, was ich noch tun könnte, ist, wäre mich noch lauter drehen. Och, laut genug ist schon, glaube ich. Ja. Ja, irgendwas Besonderes gewesen die Woche. Achso, ich hatte noch die Veranstaltung der Woche, oder wie war das nochmal? Ja, des Tages. Ne, haben wir kuriose Feiertage. 18. Mai, 19. Mai. Ja, der Welttag des Backens. Das ist doch eine gute Sache. Also was Schönes. Welcome X-Tag. Was Schönes Gebackenes hat man gern. Ich hatte National Devil's Food Cook Cake Day, also in den USA. Ansonsten weltweit Backtag. Ich hatte jede Menge Pekanbrotjes in der letzten Woche. Frisch aus dem Ofen. Ja, ich kann kein Holländisch. Ich kann nur halbe Kipp. Pekanbrotje, bei uns heißt es hier Kanadier. Das ist so eine Butterteig. Mhm. Butterteigzopf mit Ahornsirup und Pekannüssen. Ups. Aber ich weiß, dass früher, als ich in Holland war, da haben sie so Veranstaltungen gemacht vom Campingplatz aus. Da hieß es immer auf den Zetteln: Spelletkes mit het water an het Strand. Das habe ich dann doch noch verstanden. Mein Lieblingswort ist Bromfiets. Ja, genau. Weil Fiets ist Fahrrad und Bromfiets ist halt Moped. Ich finde das einfach herrlich. Brom, Fiets Brom, parken. Brom. Ja, aber wenden wir uns vielleicht doch den traurigen Themen zu heute. Ja, der Bayerische Rundfunk, beziehungsweise deren Faktenfüchse, erklären uns mal, wie das so funktioniert bei denen in der Redaktion. Nach welchen Kriterien sie arbeiten, wie sie angeblich Wissenschaft sortieren und wo man so Informationen herkriegt und wie man darauf kommt, was man nicht glauben darf. Ich fand das ein bisschen oberflächlich. Sie gehen allerdings auch nur an einer Stelle auf empirische Wissenschaft ein, was ja im Prinzip okay ist. Fordern an anderer Stelle aber zum Beispiel Reproduzierbarkeit von Untersuchungen und so. Und das ist ja genauso ein Problem, das eigentlich nicht so funktioniert, ne? Leider. Ja, und dann wird halt auch mal wieder so, ich meine, anhand dieses Klimawandel-Themas wird da so ein komischer Strohmann aufgebaut. Das ist, als wenn es Leute gäbe, die eben wirklich behaupten, es gäbe eben keinen Klimawandel, sozusagen, dass sich das Klima wandelt, ist ja so eine Binse halt. Das braucht man doch nicht überprüfen halt, meiner Meinung nach. Ja, aber da ziehen sie sich dann eben dran hoch an diesem Dings, reden von Scheinbelegen und falsche Informationen und so weiter. Ja, und hier heißt es gibt eben Gütekriterien in der Wissenschaft. Und auch Galileo hätte viele andere Kollegen hinter sich gehabt mit seiner Meinung und so weiter. Ja, aber irgendwie ist das nicht der Punkt. Es muss eben auch nachweisbar sein. Und ja, sie gehen eben davon aus, zum großen Teil, dass mit der Menge der Wissenschaftler, die Dinge gut finden, eben das dann auch richtig ist. Ja, hier geht es um Gütekriterien der Forschung. Das Maß der Objektivität beschreibt angeblich, wie unabhängig die Messergebnisse von der Person sind. die diese Daten erhebt. Ja, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie man das denn messen möchte. Die Reliabilität gibt an, wie zuverlässig die Messung ist, also die Messgenauigkeit. Es geht darum, sicherzustellen, dass ein Messinstrument genau so misst, wie es messen soll und die Messergebnisse nicht von Messfehlern verzerrt sind. Ja, auch schwer sicherzustellen, wie gesagt, Reproduzierbarkeitskrise, ne? Und die Validität wiederum gibt an, ob diese Messung gültig ist. Die Frage ist hier, ob und inwieweit die Messung das misst, was sie messen soll, trifft sie sozusagen die Sache, die gemessen werden soll. Naturwissenschaftler oder Psychologen zum Beispiel überprüfen ihre Hypothesen mit Hilfe von Experimenten. Gut gemachte Experimente laufen geplant ab und sind für andere Wissenschaftler wiederholbar und damit nachprüfbar. Ja, das ist eben diese These. Ja, und am Ende listen sie nochmal ganz viele Dings auf, wo sie ihre Informationen herhaben, wie man das so machen soll. Das ist zwar schon ganz nett, aber wie gesagt, anhand dieses Beispiels mit dem Klimawandel einfach nur jetzt Leute zu widerlegen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, das ist natürlich denkbar einfach halt. Na, das ist wirklich kein gutes Beispiel in meinen Augen, das sie jetzt zitieren, aber im Prinzip ist es ja leider auch so ein bisschen die Art, auf die die arbeiten, ne? Dass sie eben Was ist immer denn eigentlich nur mit so Corona Strohmänner jetzt mit dem rausholen. Ding? Weil also das, was Sie da jetzt gerade ja gesagt haben mit Klimawandel, das finde ich eigentlich schon halbwegs passend, weil insofern, also da gibt es auf jeden Fall Leute, die irgendwelche Scheinbelege da bringen in diesen Diskussionen. Aber was Sie Eben natürlich gibt's das, nicht, ja. das, was Sie natürlich nicht unterscheiden, ist das, was wir hier praktisch jede Woche haben, dieses Ding mit den Kipppunkten, die halt eben Zum genau Beispiel. diese Sachen, die sie da gerade dann aufgerufen haben, ja halt eben nicht erfüllen, weil die Kipppunkte sind irgendwelche Prognosen von irgendwelchen Leuten. Und diese Frage irgendwie, ob jetzt irgendwelche anderen Interessen dahinter stehen, so eine Wissenschaft zu betreiben, die ja, wenn jetzt irgendwie fossile Industrien irgendwas beauftragen, was ihnen dann irgendwie nachsagt, dass die super toll sind oder so, ja durchaus eine Relevanz haben, aber das müssen sie da sich dann halt auch fragen, wenn es um irgendwelche grünen Thinktanks geht, wo das dann aber wieder keine Rolle spielt aus irgendwelchen Gründen. Und was mich auch noch interessieren würde, weil bei Corona Stimmt. passt das ja auch alles nicht, weil bei Corona hatten wir ja sozusagen komplette Unsicherheit und da konnte man nur irgendwie sagen, okay, wir haben irgendwelche Virologen, die irgendwelche, also mit irgendwelchen anderen Viren irgendwas wissen. Und man kann dann irgendwie sagen, so ja, es gibt dann irgendwie, wenn so und so viel Prozent dann irgendwie das mal gehabt haben oder so, gibt es eine Herdenimmunität oder solche Dinge, die sich da halt übertragen lassen. Aber auch da wurde ja von Seiten von irgendwelchen Faktenleuten auch einfach Dinge Ja. behauptet, die klar Allerdings. wären und die sich dann aber ständig verändert haben. Und der Ich Bayerische erinnere nur Rundfunk. dran, wie der Faktenfinder Volksverpetzer am Anfang behauptet hat, dass mit Corona sei alles nur eine Panikmache der AfD. Also Ja, so und genau entstehen das wollte Fakten ich, das wollte und ich auch gerade sagen. Der Bayerische Rundfunk war ja derjenige, der dieses berühmte Video gemacht hat, stimmt, ja. wo es ja auch in diese Richtung ging. Ne, das war ja auch so ein bayerisches Rundfunkformat mit dieser einen Dame, die da auch nur meinte, so, ja, die AfD behauptet irgendwie, wir müssen die Grenzen schließen. Aber das sagen die ja nur, weil sie das ja sowieso immer wollen. Ne, lauter so Dinge. Und ja, also. Insofern, wenn ihr euch da mal selber dran halten würdet, an diese Sachen, die ihr hier sagt, weil ja, dass die prinzipiell halt schon so richtig sind und dass Naturwissenschaft jetzt bei dieser Reproduktionskrise, die du gerade angesprochen hast, die ist ja keine naturwissenschaftliche Reproduktionskrise, sondern das ist eine Psychologie-Reproduktionskrise. Und dass man in der Naturwissenschaft da Experimente hat, die man wiederholen kann und die dann immer das gleiche Ergebnis sagen, das ist ja so. Also, aber das können sie halt nicht dann übertragen auf ihre, wir wissen irgendwie zwei Dinge über irgendeine Sache, die naturwissenschaftlich belegt sind und deswegen extrapolieren wir da jetzt tausend Sachen da draus und malen irgendwie den Teufel an die Wand und fordern jetzt irgendwie die Einführung des Sozialismus und behaupten dann irgendwie, wir wären ja auf der Seite der Wissenschaft. Und den Leuten, die dann sagen, nee, das finde ich aber keine gute Lösung, denen unterstellen wir dann irgendwie, dass sie die Naturwissenschaft ablehnen würden und nicht wahrhaben wollten, dass man irgendwie irgendwelche Experimente wiederholen kann oder irgend so ein Scheiß. Also. Wir haben ja gerade eine Breaking News. Ich beobachte ja immer so ein bisschen, was in den Medien los ist. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist nach einem mutmaßlichen Hubschrauberabsturz, wird er gesucht. In den Und die Trümmern. Medien fordern auf, für ihn zu beten. Der ist irgendwo, der war in Aserbaidschan und ist wohl von da aus zurückgeflogen. Ja. Das nur mal so als historische Randnotiz für diesen Stream. Ja, nebenbei erklärt uns der Bayerische Rundfunk noch, wie das mit so anekdotischer Evidenz ist. Ne, zum Beispiel heißt es hier erstens, das Problem mit Wissenschaft fängt dort an, wo sie über Gegenstände spricht, die sehr schwierig zu beobachten sind. Teilweise, weil wir technologische Instrumente brauchen. Ein Teilchenbeschleuniger sei zum Beispiel schwieriger zu bedienen als eine Mausefalle. Natürlich, ne, teilweise erstreckt sich der Gegenstand der Frage auch über einen zu langen Zeitraum, als dass man ihn durch einfache Beobachtungen greifen könnte. Ja, das ist sicher bei Klima auch der Fall. Ne? Aber ja, der Blick aus dem Fenster ersetzt dann natürlich nicht die Suche nach der Wahrheit. Immerhin geben sie sich Mühe, sagen wir mal so. Sie scheinen aber auch in so gewissen Flanken agieren zu müssen, aus denen sie dann nicht so richtig rauskommen oder so. Sind doch noch junge Leute wahrscheinlich. Okay. Ja, also wenn sie sich daran halten würden. Und das hier ist schon das beste Beispiel irgendwie, weil das ist hier die Wissenschaftssendung Quarks, die ja legendär ist für genau solche Dinge. Und jetzt war ja irgendwas, nämlich so ein Eurovision Song Contest, und da meint jetzt irgendwie hier die Wissenschaftssendung Quarks, dass sie die Leute jetzt hier aufklären müssen, indem sie sagen, darum ist es nicht egal in Rot, ob du die richtigen Pronomen in Rot benutzt. So, ja, und die Versuchsanordnung, um die richtigen Pronomen herauszufinden, besteht dann aus, frag die Person und was sie dir sagt, ist das Gesetz. Oder wie? Aber ehrlich. Viele nicht-binäre Personen in Bold. Müssen wir auch nicht erklären, wo das angesiedelt ist, wissenschaftlich gesehen. Ne? Nicht-binär ist einfach das vorausgesetzt. Nutzen Neopronomen wie they oder xia. In der Öffentlichkeit wird das häufig nicht beachtet. Sowas aber auch. Die Personen werden falsch gegendert in Ja, vor allen Bold. Dingen benutzen sie es doch gar nicht selber, sondern es wird über sie benutzt, ne? Beim Gespräch über die They Day, ne? Das greift ihre Identität an. Oh Und mein Punkt, Punkt, Punkt. Gott. Also das ist schon mal der Standard, ne? Also das ist schon mal gegeben von vornherein. Das ist die Also Identität. wenn man nicht unterwürfig entgegenkommt und fragt irgendwie, wie darf ich eure Obrigkeit nennen, so, Ja. dann bist du schon ein Angreifer Ist das sozusagen. so wie in Supergeil. der Werbung früher mit Kalk greift ihre Waschmaschine an? So greift man auch Ja, die ohne dass sie es Misshinderung. weiß, genau, ohne dass sie es Genau, erkannt und dann hat. muss irgendwann die Heizspirale ge gewechselt werden oder So so. sieht's wohl aus, ja. Es Oh sei denn, mein du Gott. nimmst immer das gute Produkt, Xia, Xem. Es klingt auch schon so wie eine Beschreibung hinten drauf. Fehlt nur noch der abschließende Satz: Bei Kontakt mit den Händen bitte sofort waschen und nichts essen. Das fehlt dann noch irgendwo. Ja, also es greift die Identität an und macht nicht-binäre Menschen unsichtbar. Das fände ich cool, wenn mich mal jemand für einen Tag unsichtbar machen würde. Da könnte ich. Tja, dann müssen wir einfach jetzt deine falschen Pronomen benutzen. Ja, Neopronomen andere Menschen leben sind auch länger mit unsichtbar. Kalkung. Schwule Menschen sind auch unsichtbar, zum Beispiel. Das weiß man nicht, dass sie schwul sind. So gesehen ist deren Schwulsein ist auch unsichtbar. Was Wie soll das wäre es, denn? wenn Was wir soll uns auf denn? was ganz Verrücktes einigen, dass halt alles Private ruhig unsichtbar sein kann? Das wäre cool, ja. Also So, das weniger meine politisch, ich. Ja. auch das Und wenn man Private. das dann anderen Leuten Ach gegenüber Mensch. offenbaren will, dann kann man das ja tun. Ja. Also, wenn es einem wichtig ist. Ja, auf jeden Fall, es sorgt für psychischen Stress. Ja, aber die Reproduktionskrise. Das Leben sorgt für psychischen Stress, Kinder. Was wollt Ja. ihr? Wenn ich diesen vorauseilenden Pückling machen soll, dann macht das für mich aber auch psychischen Stress, das sag ich dir. Ja, das ist Mach ich nämlich nicht so, unsichtbar. das muss, kostet mich schwer Überwindung, denke ich mal. Habe ich noch nie gesehen, also nein. Das ist aber deine historische Pflicht als alter weißer Mann, weil du jahrtausende Offensichtlich. lang die anderen Pronomen unterdrückt hast. Also. Offensichtlich sieht unser WDR das so. Was Es für eine kann. Flagge ist das denn schon wieder, fragte Kingsman. Das ist die non-binäre Flagge. Ja. Da gibt es auch Die dieses Meme mit Nichtsagende. den. Mit der non-binär Flagge T-Shirt für Frauen und Männer. in unterschiedlichen Genau. Ausführungen, aber Bei nur für Amazon Frauen kann und man das Männer. nur für Frauen und Männer kaufen. Die Verrückt. Nonbinärflagge, ja, als T-Shirt. Ja, also es kann dazu führen, dass nicht-binäre Personen sich in unsicheren Situationen nicht outen und mit falschen Pronomen angesprochen werden. Oh Gott. Es begünstigt Depressionen und Angststörungen, aber den Leuten von früh bis spät einzureden, dass sie unterdrückt werden, das ist super gesund, ne? Das macht gar nichts. So kannst du im Deutschen nicht Binarität abbilden. Ich bin gespannt, wie geht es wohl? Ach, so ein Zufall mit so einem dämlichen Stern. Warum sollen denn Leute aufgrund ihrer sexuellen Identität vor den Auslösern und von Depressionen geschützt werden? Da müssten wir alle Menschen vor den Auslösern von Depressionen schützen. Und das stelle ich Ja, es mir. ist so Thema Affirmative Action oder so, ne? Vorauseilende auch, ja, Ja, Besserstellung aber von das muss ich doch Pronomen. dann für jeden tun, der Depressionen Nee, hat. nur für die vulnerablen Gruppen. Nee. Ist nicht jeder, der Depressionen hat, im Endeffekt Teil in einer vulnerablen Gruppe? Nee, das ist Privilegien und Ich habe mal wieder das Gefühl, dass Logik greift woke Ideologie an. Also so wie der Kalk in der Waschmaschine halt. Oder so ein Pokémon und dann ist es auch nur paralysiert und nix. Deine Angriff war nicht effektiv. Ja. Ja, Die deutsche dann Sprache ist bilden wir mal ab. ex-binär. Du musst immer vier Nichtbinäre in einer Reihe haben, dann hast du gewonnen. So kannst du in Deutsch Nichtbinarität abbilden, genau. Die deutsche Sprache funktioniert oft sehr binär. Oft. So kannst du Es nicht gibt Binarität abbilden. viele Ausdrücke, die entweder männlich oder weiblich Auf mich sind. verstehen. In Klammern grammatikalisch und das hat mit nicht-binär dann gar nichts zu tun. Aber es ist euch ja egal. Als nächstes wollen sie dann hell und dunkel abschaffen oder kalt und warm, weil das ist ja, sind ja alles, das verstärkt ja Fremd und alles die bekannt und auch abschaffen. Binarität. Ja. Wenn du sagst, es regnet oder es regnet nicht, da muss es doch was dazwischen geben. Das kann doch nicht, das muss so ein Spektrum sein. Ja. Ja, also du kannst den Vornamen anstelle von Pronomen verwenden. Echt? Ja. Und dann Jo, funktioniert, genau. vermeidest du Depressionen scheinbar. Yes. Du kannst Nur nicht bei Genderzeichen dir in selber. binären Bezeichnungen verwenden, zum Beispiel Sänger, Sternchen in. The Doctor ist Sternchen in. The Doctor ist Sternchen Du auf. kannst neutrale Bezeichnungen wählen, zum Beispiel Lehrkraft statt Lehrer, Fachperson statt Experte, Studierende statt Studenten. Kannst Neopronomen nutzen, zum Beispiel they. Und mich wie ein vollkommener Idiot anhören. Nee. Jetzt kommt mein Lieblingskarl. Oh mein Gott, der ist begeistert von Ja, Wissenschaft. ich meine, ja, genau, das Wissenschafts. Und hier hast du jetzt irgendwie eine Person, eine Frau mit Sicherheit, die. Das ist mir zu binär, wenn du die als Frau bezeichnest. Das könnte auch eine non-binäre Wissenschaftsperson sein. Die da so ein Reagenzglas in der Hand hat und die wollen jetzt natürlich, dass dieser ganze Schwachfug, den sie uns hier erzählen, das, was, also. Wissenschaftlich unter irgendwelchem, also bei irgendwelchen Science-Fiction-Serien gibt es ja auch so Technobabble, wo sie dann immer sagen, so, wir kehren die Polarität um oder die Tachyonstrahlen oder irgend so ein Zeug. Aber die Autoren, die sowas schreiben, die geben sich wenigstens noch irgendwo Mühe, dass die Sachen halt irgendwo noch entfernt eine Basis in der Realität haben. Aber dieser Schwachsinn hier, ja, bei dem trifft das halt nicht drauf zu. Und den bebildern sie dann hier vom Wissenschaftsmagazin mit jemandem mit einem Reagenzglas in der Hand. Aber Also. wenigstens sind Ja. sie ehrlich unten im Disclaimer. Diese Neopronomen helfen dabei, dass wir nicht automatisch in binären Strukturen denken, sondern Nichtbinarität als Konzept für unser Denken übernehmen. Die sagen also, eigentlich müsste da in großen Lettern stehen, Vorsicht, dieser Unsinn kann dir dein Gehirn zermatschen. Wie auf so Ja. einer Zigarettenschachtel. Gut, so wollten sie das natürlich nicht Ja, aber das verstanden finde ich wissen. sollte Pflicht sein. Weißt du, wie bei den Zigarettenschachteln? Ist auch schädlich, was die da machen. Ach du Und Güte, der Polizei. wo in Lan Hornscheids Namen ist Enz? Enz ist begeistert von Wissenschaft. Enz Lieblingsthema ist Chemie, das ist nämlich der Mittelteil von Mensch. Ja, aber das ist zu Ja. deutsch. Wir brauchen das, das muss hipper und besser klingen, deswegen muss es englisch sein. Enz Käufens und Begeisterung. Enz Einkaufskorb. Der ist begeistert. Ja. Im Richtig. Deutschen gibt es nicht ein vorherrschendes Neopronomen, das muss sich ändern. Wir Deren brauchen das deutsche Lieblingsthema. Neopronomen. Deren Lieblingsthema, ist das nicht eine Sondern Mehrzahlaussage? viele Möglichkeiten. Deshalb frag am besten nach, welche Pronomen eine Person bevorzugt. Day hatte eine harte Nacht, oder wie der Brite sagt, a hard day's night. Ne? Wahrscheinlich, ja. Zay ist begeistert von Wissenschaft. Sehr Lieblingsthema ist Chemie. Wie scheiße ist das denn? Ich kann doch nicht einfach hingehen und ein Wort aus einer anderen Sprache in so einen funktionalen Teil da rein operieren. Voila, das kann ich wohl. Ja, Walla, Lass aber super. so. Lass aber so. Ich muss das aber so haben. Ja, so ist es doch. Xi ist begeistert von Winnie the Pooh. Xis Lieblingsthema ist Winnie the Pooh. Wahrscheinlich. Na gut. Wie ein wilder Xier. De. Bis hier hin und nicht weiter. Wahrscheinlich. Oh Mann, ja. Super, oder? Was geht Ja, sogar sie noch wollen uns am weiter? Denken Das rumfuschen, wusste auf ich jeden gar nicht. Fall. Es geht sogar Hör weiter. auf. Nee, kommt Und mir. du? Verwendest du Neopronomen? Xier? They? They? Nein, ich bin Nee, nicht. ich nicht. Ich bin Ich lasse nur andere das mal normal. Ich verwenden, benutze sowas nicht. ne? Oh, normal, das ist ein sehr ableistischer Ja, nur mal Spaß dran, Ich wenn die anderen möchte, sich mal dass die dran Leute halten. mich verstehen und ich möchte meine Sprache so einfach wie möglich haben. Deswegen verwende ich so einen Unsinn natürlich nicht. Ja, was schreiben Sie noch? Ein Mikrofon, ein Fragezeichen. Vergangenes Wochenende hat Nemo aus der Schweiz den Eurovision Song Contest gewonnen. Nemo identifiziert sich als nicht-binär. Habt ihr den ESC geschaut und freut ihr euch über Nemos Sieg? In der Berichterstattung wurden Ist immer das mehr. eigentlich so ein dummer Witz, dass er Nemo heißt wie der Clownfisch und nicht binär ist? Ist Ich glaube nicht. das der Versuch, der dahinter steht? Oh Gott, mein Gott. Der hat aber eine Freundin. Wie ist er denn dann nicht binär? Ja, Verstehe ich naja. nicht. Sind ja nicht Ist das alle. denn, sind die Steckplätze da überhaupt kompatibel? So wie mit diesen Schauspielerinnen, die dann plötzlich hier bisexuell sind, obwohl sie doch irgendwie auch verheiratet sind und Kinder haben und so. Oder Parteivorsitzenden. Wo ist denn die Kachel mit dem Clownfisch eigentlich? Haben wir die auch? Nee. Oh, schade. Da war, oder ich weiß nicht, ob es Quarks war oder irgendwas anderes oder Kika, irgendwas Öffentlich-Rechtliches. Oder irgendwie der Mensch ist nicht das einzige Säugetier, das non-binär ist. Das gibt es auch noch bei Clownfischen und bei noch irgendwas, was kein Säugetier war. So, Ja, irgendwie so eine Muschel oder ein Wurm oder so, glaube ich. So, War das okay. vielleicht ein Fake oder? Nee. Nee, es sind aber vor allem auch keine Säugetiere, ne? Okay. Ja, nee, also das war kein Fake. Aber es war sehr lustig. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich es für nächste Woche noch. Ja, in der Berichterstattung wurden immer wieder nicht-binäre Pronomen oder Bezeichnungen für Nemo benutzt, obwohl das falsch ist. Ach nee, binäre Pronomen oder Bezeichnung für Nemo benutzt, obwohl das falsch ist. Das ist objektiv falsch. Das ist einfach falsch, ne? Sagt das Wissenschaftsmagazin hier. Hat er ja auch gesagt. Sie oder also Nemo verwendet den sie. Pronomen they, them oder den Vornamen. Die deutsche Sprache ist recht binär, also zweiteilig angelegt. Viele Begriffe gibt es als explizit weibliche oder männliche Version. Also Warum als wohl? ich damals auf der Nautilus war, habe ich immer Captain Nemo gesagt. Ich hätte mir nie herausgenommen, ihn einfach mit Nemo anzusprechen. Nicht-Binarität ist da nicht inbegriffen. Weil unsere Sprache so binär funktioniert, ist es manchmal auch nicht so leicht, die richtigen Pronomen zu benutzen. Aber ihr habt es jetzt vereinfacht, ne? Macht euch also keinen Ja. Stress. Wie gesagt, Sie ich fühle auch so oder er eine rutschen psychische schnell Hürde raus, irgendwie. obwohl man eigentlich weiß, dass es falsch ist. Eigentlich weiß man das. Im Englischen ist das einfacher, weil they dort schon länger als geschlechtsneutrales Pronomen benutzt wird. Nee, auch nicht im Viel Englischen, einfacher. ey. Das ist doch lächerlich. Aber es richtig zu machen ist mit etwas Übung gar nicht so schwer. Entweder mit Neopronomen oder eben einfach, indem man den Genau. Vornamen anstelle eines binären Pronomens nennt. Du musst dich nur an die kognitive Dissonanz gewöhnen, die Unsere gibt es schon Quellen eine unter Weile. anderem. Und jetzt gibt es hier Studien. Nola Deli. Na, jetzt, das ist Okay. hier direkt, der in die Wissenschaft gerieben wurde, damit man Jacobson. so einen Krempel hier erzählen kann. Lemur. Ich habe den Clownfisch in die Gruppe getan, wenn du ihn hier noch dazu nehmen willst. Stigmatas. Stigmatas. Ja, Health and Well-Being of Non-Binary People. Ich meine, es scheint ja nicht so was Schmerzhaftes dann zu sein oder so. Weiß nicht genau. Ist eben das übliche Gejammer. Oh, Herr Doktor, Und können ich Sie wette, gerne wenn du dir die lesen. Quellen anguckst, sind sie ein Kreiswegs. Ja, also Stigma enthält, wenn es so ein Magazin schon alleine gibt, dann weißt du doch, die haben die Leute nur gefragt und schreiben dann auf, was die geantwortet haben. Und das ist dann Wissenschaft. Ja, aber ich weiß nicht, ob das hier, also ich finde das schon komisch, dass das hier unterkringelt ist. Also, weil das deutet so auf, ich habe es in meinem Textverarbeitungsprogramm eingetragen und nicht darauf geachtet, dass. Achso, nee, es wurde nur hervorgehoben, okay. Ja, keine Ahnung. Ja, sehr gut, Angeblich läuft. vom Kika. Menschen sind wirklich nicht die einzigen Säugetiere, die transgeschlechtlich sein können. In der Tierwelt können zum Beispiel Clownfische und Pantoffelschnecken ihr biologisches Geschlecht ändern. Super spannend, oder? Ich hatte sogar irgendwo, jemand hatte sich die Mühe gemacht, ein säugendes Pantoffelschneckentier. Ist recht detailliert als zu malen. Fand ich sehr lustig. Ja, ich habe das, glaube ich, auch gelesen und irgendjemand hat eben angemerkt, dass es eben keine Säugetiere sind, die beiden Clownfische und Pantoffelschnecken. Ach was. Und dass sie aber auch ein Grundgeschlecht haben, das sie dann nur ändern können. So war es, glaube Ja, ich. Also die es sind sind auch wahrscheinlich zwei schon, Geschlechter, die genau sind aber zwei nur Geschlechter, die deswegen leben. keine Säugetiere, weil sie sich noch nicht dazu entschieden haben zu säugen. Ja, möglicherweise. Das, vielleicht werden die vom Patriarchat daran gehindert, zu Wahrscheinlich. säugen. Ja, da sind bestimmt die Männer unter den Tieren dran schuld, weil die einfach nicht die Eier innerhalb von der Frau schon befruchten Warum ist durften. Pantoffelschnecken eigentlich nicht ordentlich gegendert? Und Clownfischchen lese ich da auch nicht. Seid ihr respektlos, Kika? Warum stellt ihr gerade diese non-binären Tiere Genau. jetzt hier Geschlechtslose mit dem Massen sind das nur. generischen Maskulinum dahin? Ich find das unterirdisch. Entschuldigt euch mal. Gibt es denn Geschlechtslose wenigstens ein Massentierchen. gutes Rezept für Clownfisch mit Pantoffelschnecke? Oh ja, das ist Clownfischfilet mit Pantoffelschneckenpüree. Ist das fantastisch. Irgendwas Bisschen Saures dabei Sambal wird gut Oleg gehen. drüber, dann kann man es essen. Ja, oder was Saures, da kannst du drüber lachen. Kennt Kolumba. ihr noch Tazio Müller? Sicher. Leider Ach, der ja. schreibt da. Ach, der schreibt da. Tazio Müller, das ist der, der gesagt hat, hier, wenn ihr nicht alle nach unserer Pfeife mit den Klimaklebern tanzt, dann wird es irgendwann die grüne RAF geben. Und als dann Genau. jemand aus dem konservativen Spektrum von der grünen RAF gewarnt hat, hat man den dann versucht zu filetieren, obwohl der Tazio das Wort in die Welt gesetzt hat. Tazio trifft sich gerne im Tiergarten mit gleichgesinnten Männern zum schnellen Austausch von körperlichen Zärtlichkeiten. Das macht er auch gerne öffentlich. Und Tazio spricht auch über seinen Drogenkonsum gerne öffentlich. Und das alles qualifiziert ihn offensichtlich dafür, im Freitag zu schreiben über Nemo und Non-Binarität. Ja, der Freitag lässt, glaube ich, auch einen aus der Community Artikel schreiben oder zu oder so. Ich weiß nicht genau. Könnte sein, dass das auch von da kommt, sozusagen. Nemo legte beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö einen fulminanten Auftrag hin. Sang wie ein Sopran, rappte wie es seit Eminem kein Weißbrot mehr getan hat, gewann die Herzen der Jurys und ZuschauerInnen und am Ende den ganzen ESC. Nemo sieht sich weder als Mann noch als Frau, ist weder trans noch inter, sondern nicht binär, will nicht in das Prokrustesbett männlicher oder weiblicher Identität gepresst werden und weder mit männlichen noch mit weiblichen Personalpronomen angesprochen oder beschrieben werden. Plötzlich stand ein offen nicht binärer Mensch mitten im medialen Rampenlicht. Uiuiui, ich meine, es ist ein Gesangskontest, ne? Wir wissen, worüber wir reden, über das, wo früher Nicole war oder hier Gildo Horn oder und so. Aber das ist jetzt ist offensichtlich was ganz anderes geworden in den letzten Jahren. Das ist, war ja schon immer halt so eine queere, würde man fast sagen, wollte man den Wortschatz der Unterdrücker benutzen. Also eine schwul-lesbische Veranstaltung gewesen. Aber ja, auf wie vieles ist das jetzt offensichtlich auch gekapert worden? Menschen, die bisher kaum praktische Erfahrungen damit hatten, über oder gar mit nicht-binären Menschen zu sprechen, mussten Sätze formulieren, die ohne gegenderte Pronomen auskamen. Olli Schulz und Jan Böhmermann, die den ESC für den ORF moderierten, scheiterten daran. Mein Mitleid geht raus nach Österreich übrigens. Schulz gleich mehrfach ist er daran gescheitert, diesen Menschen den mindesten Respekt entgegenzubringen. Das ist auch noch Fake News. Also, die haben das zwar die haben das für FM4 gemacht, dass ja dieser vom ORF, dieser Radiosender, den ich früher mal ganz gerne gehört habe, wo jetzt aber mittlerweile nur noch linker Kram irgendwie ist. Wo der Herr Siegel auch arbeitet und lauter so Leute. Und die Zwillingsschwester von Anna Schneider, glaube ich, auch. Ach du meine Güte. FM4. Mein Ehemann und ich scheiterten daran, ich gleich mehrfach. Wir missgenderten Nemo und spürten sofort dieses ekelhafte Gefühl, das auftaucht, wenn wir etwas verkackt haben, wenn wir gescheitert sind. Aber er hat sich dann auch gegenüber seinem Ehemann entschuldigt für Nemo an Nemo und hat dann in der Entschuldigung aber ihn gleich wieder misgendert und es war ganz schlimm, nehme ich mal an. Christi meint Emmy Nemo. Emmy Nemo, ja. So, ja. Hoffentlich nicht Nemo Winehouse. Genau. Und jetzt kommt mein Lieblingsabsatz in dem ganzen Ding, weil das wieder so, hallo, guck mal, ich habe die nette Maske auf und jetzt nehme ich sie mal für einen Moment ab. Da verstand ich die Aufregung über Nemos Erfolg beim ESC. Die Aufgeregten waren nicht sauer auf Nemo, nicht sauer darüber, dass ein nicht-binärer Mensch diesen queeren Super Bowl gewonnen hatte. Nicht sauer, dass wir jetzt alle versuchen sollten, Nemo nicht zu missgendern. Sie waren sauer darüber, dass sie daran scheiterten, diese irgendwie doch gar nicht so schwierige Aufgabe zu erfüllen. Deswegen fühlten sie sich dumm und unzulänglich und das machte sie aggressiv. Nicht primär der Hass auf Queers und Nicht-Binäre, sondern aus dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, das wiederum ein Gefühl der Überforderung darstellt, das sich einreiht in die allgemeine Transformationsüberforderung, die zurzeit auf dem reichen Norden lastet. Warum macht ihr unseren Kommunismus nicht schneller, ihr alten, überflüssigen Menschen da draußen? Warum arbeitet ihr nicht mehr, damit der Kommunismus schneller kommen kann? Seid ihr transformationsüberfordert? Das muss ich mir von so einem Menschen sagen lassen, ey. Dass ich hier der Böse bin, weil ich keinen Bock habe, in Sack und Asche zu gehen, damit er irgendwie sein Regenbogen-Ökoparadies hier aufmachen kann. Ich bin dumm und unzulänglich und das macht mich aggressiv. Das ist ganz schön frech, Tazio. Und ich finde es auch frech vom Freitag, so einen Angriff auf die Menschen im Land irgendwie unkommentiert rauszuhauen, ganz ehrlich. Pressefreiheit und alles, aber ist das richtig? Oder muss man das vielleicht auch irgendwo nochmal kommentieren und vielleicht auch dazu sagen, dass es sich hier um einen Hardcore in der Wolle gefärbten Linksradikalen handelt, der auch schon der Gewalt im politischen Diskurs das Wort geredet hat? Das muss man so hart sagen. Ja, ist beleidigend auf jeden Fall. Danke, Nemo, für deine Nachsicht und die Geduld, uns zu erklären, wie einfach es eigentlich ist, andere Menschen respektvoll zu behandeln. Und dank dir problematisieren wir endlich das Missgendern anstatt das Gendern. Na, na, na, Abakan. Bitte solche Sachen nicht im Chat. Du weißt nicht, wer mitliest. Ja, Detatio. Ja. Queer-Aktivist, schreibt er hier. Für den Freitag schreibt er abwechselnd mit anderen eine die Kolumne Super Safe Space. Ja, die Emma schreibt hier in einem ganz anderen Duktus, sag ich mal. Und zwar vergleicht sie Nemo mit Conchita Wurst von vor 10 Jahren. Und Conchita allein hatte ja auch so eine weibliche Ader. Hat sich aber eben nicht als weiblich verkauft, sozusagen, oder auch nicht als non-binär, sondern immer dazu gestanden, dass er männlich ist. Ja, die Emma klagt das so ein bisschen anders, wie gesagt, dass man als Mann nicht anders sein darf, ohne dann auch wirklich irgendwie, also sich mal anders verhalten darf oder andere Sachen oder was weiß ich, sich anders stylen oder sonst was darf, ohne dann gleich hier die Männlichkeit einzubüßen, sozusagen. So hätten sie nicht gekämpft, das fand ich eigentlich ganz konsistent auch. So haben sie nicht gekämpft in ihrer Zeit für Gleichberechtigung, sondern es ging immer darum, dass die Rollen auch erweiterbar sind und nicht, dass man die ablegen muss, wenn man mal ein bisschen, ja, wie gesagt, anders sein will. Finde ich gar nicht so schlecht, den Text. Haben sich auch bei Twitter, glaube ich, einige darüber ordentlich gestritten, so. Ja, und ich fand es eigentlich mal wieder eine gute Stimme von der Emma. Man fragt sich ja sowieso, was mit den Frauenverbänden los ist, dass sie da so klaglos zustimmen, aber ja, das hatten wir ja neulich schon. Die profitieren eben zum großen Teil davon, ne? Als Verband oder als Verein wahrscheinlich. Aber der Vergleich mit Frau Wurst hier, das oder Herr Wurst, finde ich ganz angebracht. Ja, die könnte das Und jetzt auch einigermaßen einleuchten. der Wingo spricht im Chat das aus, was sich auch viele denken, denke ich mal. Stellt euch vor, Nemo hält davon gar nichts und ist nicht non-binär, macht das aber, weil er weiß, dass das gut ankommt. Ja, so ungefähr. Also die Welle reiten, ne? Wenn man, Ja. ich meine, man kann in den ESC gewinnen mit der Welle im Endeffekt. Hat er gerade wieder gezeigt. Ne? Ja, es ist schwer zu sagen, ob das oder wie viel das dann dazu beigetragen hat, aber es wird schon dazu beigetragen haben. Ja. Wisst ihr noch, als Leute solche Themen mit guter Musik in die Musik gebracht haben, erinnert ihr euch an Small Town Boy vom Bronzgebiet zum Das auch von Beispiel? da? Echt? Nee, gut, da geht's ja drum. Also hast du das Video? Das ist ein super Video, wo er Nee, ich meinte jetzt, ob das praktisch. Lied auch vom ESC stammt, das wusste ich Nee, nicht. nee, das nicht. Aber Okay. ich wollte sagen, man hat sich damals mit anderen, mit künstlerischen Mitteln, mit solchen Themen auseinandergesetzt. Und Jimmy Somerville, jeder wusste, dass er schwul ist. Aber das war nicht, er hat kein Plakat rumgetragen und gesagt, alle müssen jetzt irgendwie anders zu mir sein, weil ich anders bin. Sondern er hat für die Rechte gekämpft mit seiner Musik und hat halt einfach auch gute Musik dazu gemacht. Ich meine, auf dem ESC erwarte ich im Endeffekt keine gute Musik mehr. Ja, das letzte wirklich Inspirierte, was da rauskam, war, wie du vorhin schon erwähnt hast, Waterloo von ABBA. Und danach war es alles eigentlich nur Kommerzdreck. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Jahren dann läuft, weil, also im Endeffekt, der hat ja auch diesen Trick gemacht, dass er statt der Schweizer Fahne da seine nicht-binäre Fahne da reingeschmuggelt hat. Und letztes Jahr gab es da ja eine große Diskussion darüber, dass Deutschland mit dieser Trans- und also mit dieser progressiven Freiheitsflagge da rumgerannt ist, anstatt mit der deutschen. Und es steht ja eigentlich auch in den, also das weiß ich jetzt vom, beim Sinan war das, glaube ich, ne? Der hat das, glaube ich, erzählt gehabt, dass es ja eigentlich auch nach diesen Statuten nicht erlaubt ist, diese Tricks irgendwie zu machen, aber scheint ja irgendwie ja keine Konsequenzen zu haben und dann wird es halt so in Kauf genommen. Ja, also ich rechne fest damit, dass man sich nächstes Jahr, dass man da jetzt die License hat, sich den schwulsten Deutschen zu suchen und den auf diese Bühne zu schicken. Und ich meine, die Nummer funktioniert ja auch schon eine ganze Zeit. Guck dir den Boy George an. Das war einer, der hat halt diesen Trend, aber der hat den auch auf eine andere Art geritten. Der hat nichts verlangt oder so. Der hat auch gesagt, ich bin einfach so, wie ich bin und ist Das ist der dadurch auch Unterschied, ne? Dass interessant die gewesen. Ja. Gay-Community, die wollten eigentlich eher mehr so Normalität irgendwie. Die wollten ein bisschen mehr anerkannt werden und so weiter. Und die möchten jetzt eher so eine Sonderwurst, eine Extrawurst, also gebraten kriegen mit Pronomen und so ein Zeug, ne? Ja, also dieses Verlangen von allem Möglichen, dass die ganze Gesellschaft ihre Regeln einhält, das wäre solchen Leuten damals nicht eingefallen. Die wollten einfach nur gleichberechtigt sein und Ja. sagen, hier, ich will nicht von irgendwelchen dummen Idioten angepöbelt oder sogar halt mit Gewalt bedroht werden, weil ich so bin, wie ich bin. Und das Genau, die haben macht einigermaßen nicht nett mit dem Dauer. nachgefragt und nicht nur dauernd so komische Forderungen gestellt und vor allen Dingen Forderungen, die, wenn man sie erfüllt hat, dann nach neue Forderungen nach sich ziehen. Ne? Das ist ja irgendwie, die sind jetzt einigermaßen zufrieden sozusagen. Ja, deswegen sehen wir ja auch dieses LGB without the T und solche Dinge. Ja. Ja, also wo halt auch so Ali Udlu oder so formuliert das ja auch immer wieder und viele Ja. andere Leute auf Twitter aus der schwulen Bubble, die sagen, wir haben damit eigentlich nichts zu tun und möchten bitte nicht mit denen in einem Satz genannt werden. Ja, kommen wir zu den Ruhrbaronen. Ähnliches Thema. Hier geht es um dieses Selbstbestimmungsgesetz und die Ruhrbarone schreiben über einen gewissen Herrn Heinz-Jürgen Voss. Das sei nämlich, so bezieht er sich hier auf ein Video, das er gesehen hat, von einem so einem Biologen. Ich habe mir das auch angeguckt, der hat das wirklich ziemlich gut auseinandergenommen. Warum es dann eben wirklich nur zwei Geschlechter gibt und so weiter. Der Herr Voss ist eben aber einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Biologe in Deutschland, der fabuliert oder beziehungsweise der postuliert, dass es eben mehr als zwei Geschlechter gäbe, nämlich 7 oder 8 Milliarden oder so, weil jeder ja so singulär ist auf der Welt, ne? Ja, finde ich ganz gut den Artikel schon mal hier und gefunden habe ich das bei dieser Rona oder wie die heißt, die ja auch immer gegen das SBG, dieses Selbstbestimmungsgesetz, schreibt. Und ja, die hat eben auch gesagt, dass dieser Voss wohl der Einzige wäre in ganz Deutschland, der das vertritt. Sie Und schreiben ja auch, der mir wäre ist nicht Primärbiologe, der hätte wohl auch Biologie richtig ist das. studiert, aber primär Primär ist ist er er Soziologe, das kommt noch Soziologe, dazu. ja. Ja, und Ja. das passt ja dann wieder genau, weil ich meine, Soziologie ist ja im Endeffekt linksextreme Gesellschaftsverdrehung. Ja, kann man jedenfalls machen damit, sagen wir mal so, ja, genau. Es ist Ja. nur. Ja, aber was mir vorhin aufgefallen ist bei dem Sachen, bei dem Ding von Quarks zum Beispiel, ne, da ist ja jetzt in dem Fall gar nichts Wissenschaftliches oder so bei gewesen. Kein Beleg, kein Link, kein, ja, Ja, doch, links war ein noch paar da, angeblich habe ich doch Bücher, ne? gesagt. Ja, okay. Ja, Aber die das war waren ja ja auch alle wissenschaftliche sozialwissenschaftlich und so weiter. Aber ja Veröffentlichung, auch nichts ja. Biologisches dabei. Insofern, ja, wie soll man sagen, die vertreten das alle, aber es gibt nur einen, auf den sie sich praktisch beziehen können. Das ist eben dieser Voss. Und wenn die sich alle auf einen beziehen, ja, dann erzählen wir dann nochmal was von False Balance oder wie das hieß. False, ne? In der Wissenschaftsberichterstattung. Wenn das nicht False Ja. Balance ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr, Ja, ne? dass das nur so ein Knüppel ist, den sie sich da suchen, um andere Sachen halt totzuschlagen und dann irgendwie, ist ja klar, also das ist ja alles nur Sophismen, womit die kommen. Und dass es sich immer so hindrehen, wie es gerade passt. Ja. Das ist ja Ja, auch es gab wohl irgendwie. angeblich nochmal eine zweite, eine wissende Biologin, die sich in einem Artikel darüber geäußert hat, der wegen des Titels wohl irgendwie ein bisschen missverständlich war. Und sie hat das aber klargestellt, dass sie auf keinen Fall der Meinung wäre, dass das über zwei Geschlechter hinausginge, so ungefähr. Aber das wurde dann trotzdem immer so in Ja, diesem die Sinne freundlich Geschichte, ja. zitiert. Ja, Ne, das haben ja von auch viele Brunnemann von der zum Beispiel und so. Böhmermann-Sache, Ja. ja. Ja, er ist ja eben auch drauf eingegangen. Ja, also wer mal ein langes Video sehen möchte zu dem Thema, kann ich nur empfehlen, auch den Artikel, der war sehr interessant. Ja, und wie gesagt, das ist der einzige, auf den sie alle beziehen, das ist schon ein starkes Stück eigentlich. Ja, das habe ich jetzt hier gerade eben noch gefunden. Hier ist jetzt die progressive Breitfahne hier bei Axel Springer gehisst worden. Okay, Und ja. ich war auch heute hier, gestern und heute war CSD in Hannover und heute bin ich immer vorbeigegangen, habe mal wieder rumgeguckt und war ganz positiv überrascht, weil letztes Jahr hatte ich da ja festgestellt, dass auch die niedersächsische Polizei da zugegen war mit einem größeren Stand, wo auch diese progressive Breitfahne da geweht hat im Wind. Und was ich schon ziemlich krass fand, dass jetzt sogar irgendwie die Ordnungskräfte dahin sind. Aber es scheint jetzt irgendwie so ein bisschen Bewusstsein scheint jetzt eingekehrt zu sein, dass das nicht so ganz koscher ist, weil alles, was ich da jetzt gesehen hatte und auch die Woche über, hatte ich so einen Bericht gesehen über das Land Niedersachsen und irgendwie so ein Ding mit der Polizei in Niedersachsen und da haben sie auch diese normale Regenbogenfahne aufgehängt. Und Herr Reichelt sagt hier vor Axel Springer, weht neben der Israel-Fahne die gleiche Flagge, mit der Judenhasser einen Tag später durch Berlin marschieren und Israels Vernichtung fordern. Ist es nicht langsam an der Zeit, sich einzugestehen, dass dies die Flagge der Woken-Ideologie ist, die schon immer antisemitisch war und nun die Auslöschung Israels zu ihrem neuen Herzensanliegen gemacht hat? Die zentrale Forderung, die weltweit unter dieser Flagge skandiert wird, lautet From the River to the Sea. Ja, gibt es noch ein paar mehr, aber die ist auf jeden Fall auch mit dabei. Sie gehört nicht neben die Israel-Flagge. Sie bedeutet, dass man sich zu Israel zwar bekennen mag, aber typisch deutsch eben nur so lange, bis es ungemütlich wird und man Ärger mit dem DEI-Ideologen im Unternehmen oder vor allem im Vorstand bekommen könnte. Die beiden Flaggen nebeneinander sind die düstere Symbolik des Anfangs dafür, dass man bei Springer nun für beides sein kann, für Existenzrecht, für From the River to the Sea und für From the River to the Sea. Beide Seiten bekommen ganz inklusiv ihre Flagge vor die Tür. Das sind Äquidistanz und Relativismus, die sich durch eine Institution fressen. Eine Bastion fällt von innen und sie fällt immer durch Feigheit und Opportunismus. Seinen letzten Text in der Welt begann Matthias Döpfner mit diesen Worten: Einige der wichtigsten Errungenschaften und Ziele der freiheitlichen und offenen Gesellschaft finden in der sogenannten Woke-Bewegung ihren zugespitzten Ausdruck. Dadurch folgte zwar die Kritik, danach folgte zwar die Kritik, aber erstens ist dieser Satz kompletter Unsinn, weil freiheitliche Ideen niemals in totalitären Ideologien ihren Ausdruck finden. Und zweitens wären solche Sätze der weißen Fahne im Angesicht totalitärer Ideologien vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Genauso gut könnte man behaupten, dass der Sozialismus eigentlich gar keine so schlechte Idee ist. Das behaupten auch viele Leute. Die Flagge der Woken-Ideologie neben der Israel-Flagge ist kein banales Zugeständnis an den Zeitgeist, sondern eine seismische Verschiebung der schleichenden Selbstaufgabe. Jeder, der Matthias Döpfner kennt, weiß, dass ihm eigentlich nichts fremder ist als die Flaggen der Fanatiker, die überall auf der Welt Kunstwerke und Statuen schänden und symbolisch das kulturelle Erbe des freien Westens zu tilgen. Und dennoch scheut er sich nicht, ihre Ideologie zu huldigen und ihre Flagge zu grüßen. Der Woke-Banner neben der Israel-Flagge bei Axel Springer ist ein bedrückendes Vorzeichen, schreibt hier der Herr Reichelt. Der muss ja wissen, er hat ja da gearbeitet. Ja, und die Geschichte hier ist mir auf Twitter vor die Füße gefallen. Hier haben wir eine Person namens Sophie. Die schreibt hier, es wird noch besser. Ich bin seit 18 Monaten auf Hormontherapie. Mir fällt kein Grund ein, warum für das Standardlabor das bei Geburt ausgedachte Geschlecht relevant wäre. Danke, dass ihr nicht nur das Kreuz falsch setzt, sondern mich zusätzlich nochmals handschriftlich misgendert. Wir sehen hier eine Fotografie von so einer Überweisung für Labormedizin. Da hat jemand in dem Bemerkungsfeld mit Hand eingetragen, ist vom Geschlecht männlich. Ich habe irgendwie gewusst, dass das kommen wird. Dass, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber gesprochen habe, aber Labormedizin ist halt ein Fall, wo das Selbstbestimmungsgesetz nicht zu Ende gedacht ist, meiner Meinung nach. Gerade das hier, dieser Tweet zeigt mir auch, dass wir genau die Probleme kriegen werden, die ich im Vorfeld auch schon gesehen habe. Und das ist ganz einfach erklärt. Bei der Labormedizin ist es so, man hat für alle möglichen, man kann ja alle möglichen Untersuchungen machen, wir sagen wir mal Natrium oder Kalium, Spiegel im Blut. Und da gibt es sogenannte Referenzbereiche. Also ein gesunder Mensch hat dann einen Natriumspiegel zwischen X und Y. Und der Witz ist, dass halt diese Referenzwerte für Frauen und Männer verschieden sind. Jetzt nicht beim Natrium vielleicht, aber es gibt sicherlich Werte, zum Beispiel bei den Hormonen und Ähnlichem, wo einfach es 100% klar sein muss, ob man hier einen biologischen Mann hat oder eine Frau, weil sonst vielleicht harmlose Werte als kritisch gesehen werden oder im schlimmeren Fall kritische Werte als harmlos gesehen werden. Ich habe auch schon einen Freund von mir, die Schwester arbeitet in einem Labor, den habe ich schon mal beauftragt, da mal ein paar Fragen zu stellen, wie die das handeln. Weil, also im Endeffekt, wenn das hier eine Lücke ist, die niemand bedacht hat, weder beim Gesundheitsministerium noch bei den ganzen Regenbogenfahnenschwenkern, dann haben wir hier was, was potenziell tödliche Folgen haben kann. Also, es muss ein sehr hypothetischer Fall werden. Ja, es muss also jemand da mit dem falschen Geschlecht sich anmelden, niemand bemerkt das. Dann muss vielleicht über eine längere Zeit ein Wert, der für das falsche Geschlecht im richtigen Bereich ist. Aber es muss halt auch was sein, was dann bei einem schlechteren Wert oder besseren Wert, je nachdem, wie man es sieht, also auch lebensgefährlich ist oder so. Aber es ist eine Gefahr, die da ist. Und ich frage mich, ist das bedacht worden? Wissen diese Leute wie Sophie, die weiß es offensichtlich nicht. Also, Dass Sophie das so macht. wie läuft das bei der Krankenkasse? Eigentlich müsste die Krankenkasse irgendwie einen Extra-Eintrag haben, biologisches Geschlecht und irgendwie, keine Ahnung, postalisches Geschlecht, das eingetragene Geschlecht bei irgendeiner Behörde. Aber medizinisch gesehen bleibt diese Person ein Mann und sie wird halt ausnehmend hohe Östrogenwerte haben für einen Mann, aber das ist auch der einzige Unterschied im Endeffekt. Oder noch schlimmer, es müsste erstmal erforscht werden. Wie ist das denn? Wie wirken sich denn diese Hormone auf den Rest des Haushalts des Körpers aus? Verändern sich diese Referenzwerte vielleicht bei einem Mann, wenn der lang genug Östrogen nimmt für irgendwas? Ich wette, da hat niemand drüber nachgedacht. Ich bin gespannt. Ja, dass Sophie soll froh sein, dass ihr zugetraut wird, als Frau durchzugehen. Nee, diese Man Sophie. sieht ja nur den Namen und nicht ein Foto dazu, die Die Laborleute. Sophie muss damit klarkommen, mit der Realität, wie so oft, dass halt ihr Körper Ah, es eben gibt jetzt nicht der das einer Realitäts-, biologischen Frau ist. Ich selber ab, ja, okay. Der Staat hat jetzt gesagt, wir können die Realität selber bestimmen. Ja, aber deswegen haben wir doch diese Kategorien von Gender und Geschlecht. So scheiße ich Gender finde, aber da gehört das hin mit, ich will jemand anders sein. Und bei Geschlecht, gerade im medizinischen Bereich, da gehört es halt eben nicht hin. Ja, obwohl das Labor, das jetzt irgendwelche Daten, irgendwelche, was weiß ich, Pipi kriegt oder so, die müssen sie im Prinzip wirklich nicht wissen, die sollen ja nur die Werte rausfinden. Ja, aber Oder? jein, wenn du so ein Labor einen Befund kriegst, dann ist da der Referenzbereich meistens mit aufgeführt. Naja, das stimmt natürlich. Damit der Arzt auf einen Blick sehen kann, liegt der ermittelte Wert im Referenzbereich, ist er erhöht, ist er zu niedrig. Also da müsste dann der Arzt, aber in irgendeinem anonymen Krankenhaus, wenn der da irgendwo drauf guckt Mist. und die Person vielleicht irgendwie zweimal Das gesehen kann hat, locker schnell übersehen werden, das glaube ich auch, ja klar. seid mal alle Natürlich. vorsichtig. Oder der, vielleicht ist es auch einer, vielleicht ist es ein junger Arzt, der kommt gerade von der Uni und denkt sich, ja, Gender, 43.000, habe ich gelernt. Ja, da muss ich die Frau so behandeln. Ja. Ja, Hallo ich habe da auch Niedersachsen. ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute das vielleicht auf der Uni noch nicht so lernen. Ich habe ja Also hier schon mal die Story erzählt, aber ist glaube ich schon wieder eine Weile her. Was mich ja so ein bisschen geredpillt hat, war ja so ein Zusammentreffen mit einer Medizinstudentin und die wurde ja über mehrere, also so eine progressive Medizinstudentin, die da ein Bild aus einem Anatomiebuch von weiblichen Geschlechtsorganen verteilt, also so eine Schematik, kein Foto oder so, verteilt hat auf Twitter. Und dann über mehrere Tage halt von ihrer komischen progressiven Blase halt unglaublich angegangen wurde, was ihr dann einfallen würde, sowas zu teilen. Und als ich ihr nach 3 Tagen oder so gut zureden wurde und gemeint hat, sie sollte sich keinen Kopf darüber machen, über das, was die Leute erzählen, wenn das so in ihrem Buch da drin steht, dann wird das so schon richtig sein und nicht so, wie irgendwelche anderen Leute da irgendwie Blödsinn reden. Und da hat sie dann nur mein Tweet irgendwie retweetet mit dem Kommentar darüber. Manche Leute wissen gar nicht, wie transphob sie sind. Und das war dann das Letzte, was ich mit der zu tun hatte. Ja. Ja, aber von der habe ich halt mitgekriegt, wie crazy dieser ganze Feminismus und so auch drauf ist, weil ja, die hatte halt so ihre ganzen Feindeslisten von Leuten, die alle böse sind, die eigentlich, von denen ich eigentlich auch dachte, dass sie aus dem progressiven Lager sind, aber da schließt man halt jeden sofort dann aus, wenn er nicht 100% auf Linie ist. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her. Das, ja, ziemlich genau 10 Jahre ist das her. Und jetzt macht ihr diese Sendung oder was, oder? Nein, nein, nein, das war jetzt zum vorherigen. Das hier ist Gender Pro und Achso. Contra. Hallo Niedersachsen, weil es ja gerade die Frage jetzt aufkam mit der Medizin. Und ich habe ja auch ich war ja auch mal Sanitätshelfer, so Freizeitsanitäter quasi. Und wenn die Leute immer meinen, so, es das heißt ja immer hier mit dem Herzinfarkt und diesen ganzen Sachen, dass beim Herzinfarkt die Symptome bei Frauen anders sind. Zum Beispiel gibt es da häufig, dass es in den Bauchraum geht mit den Schmerzen. Und das wird ja immer so dargestellt, als hätte man das irgendwie vor 2 Jahren erst herausgefunden wegen der bösen patriarchalen Medizin, die Männer nur sieht und die Frauen nicht sehen will und so. Und da habe ich also 2005 oder so, als ich da meine Ausbildung gemacht habe, also jetzt keine Berufsausbildung, halt nur diese paar Scheine, die man da machen muss, da haben sie einem schon beigebracht, dass das so ist, A und B, dass das natürlich, weil alles mit Bauch ist immer unklar. Also wenn du auf der Straße einen hast und der hat irgendwas mit dem Bauch, dann kannst du einfach von außen nicht sagen, was das ist. Und bei Frauen ist es halt noch schlimmer, A, wegen dieser Herzinfarktgeschichte und dann, weil ja auch bei den ganzen reproduktiven Organe sich ja auch im Bauchraum befinden, mit denen halt auch lauter Sachen kaputt sein können, ist es da halt noch schwieriger. Und das ist einfach der Grund, warum das nicht so häufig gefunden wird, weil diese Bauchraumsachen einfach schwer einzuschätzen sind. Aber es wird halt immer so getan, als wäre das irgendwie die Riesendiskriminierung und als könnte das auch alles ganz anders sein halt, ne? Ja, es Also. ist schon krass, wie manche so Argumente so jahrzehntelang rumgeschleppt werden und sie sind und bleiben falsch. Ne? Das ist schon echt Ja, die krass Argumente teilweise. sind eigentlich noch relativ neu jetzt an diesem Fall, aber es ist halt falsch zu behaupten, dass das jetzt gerade erst irgendwie frisch den Leuten aufgefallen wäre, weil man ja bisher immer nur die Männer sich angeguckt hat. Das ist halt diese Behauptung, die einfach nicht stimmt. Und das andere Thema ist ja das Thema mit den Medikamententests, dass die Medikamententests nicht an Frauen gemacht werden und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Und das ist der, dass sich bei den Männern die Keimzellen immer neu bilden und bei den Frauen sind sie seit der Geburt gleich und bilden sich nicht mehr neu. Mit anderen Worten, wenn du bei den Frauen das kaputt machst, dann bleibt es auch kaputt. Und das ist der Grund, warum man das lieber nicht macht. Mit diesen Medikamententests bei den Frauen. Ja. Es geben sich, glaube ich, auch weniger Frauen da zur Verfügung, also gerne hin oder so. Ja. Nee, die werden halt von Schön. vornherein schon nicht genommen dafür. Wenn da Ja. irgendeine, also mag sein, dass es unter Umständen auch passiert, aber eigentlich nicht, weil, wie gesagt, also man will ja prüfen irgendwie, wie sich das auswirkt. Und da will man einfach nicht in Kauf nehmen, dass das beschädigt wird, weil das bei den Frauen dann halt beschädigt bleibt. Und das ist also ein ganz Insgesamt. einfacher, simpler, naturwissenschaftlicher Grund. Ja. Aber es wird so getan, als wäre das alles nur Diskriminierung und könnte auch alles ganz anders sein. Also, ja. Könnte man mal kommunizieren, ne? Aber jetzt kommen wir Dann zu verliert man ja so, Argumente, ne? ja, nee, geht nicht. Man hat ja nur die Talking Points gehört und dann plappert man die halt weiter. Ja. Gendern Pro und Contra. Also Pro und Contra-Format vom NDR hatte ich hier schon mal vorgestellt. Da haben sie ja sich jetzt ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass man jetzt ausgewogen wird und so. Und jetzt ist hier dieses hier bei mir gelandet. Das habe ich bei der Esther Bockwied gefunden. Und die hat dazu schon geschrieben, dass das wohl nicht so gut ist. Aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Gendern Pro und Contra. Dann schauen wir noch mal rein. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine Party, aber nur die Hälfte der Eingeladenen kommt. Der Rest fühlte sich nicht eingeladen. Das passiert, wenn wir nicht gendern. Ein Teil der Gesellschaft wird immer. Loretta! Ja, das stellt dir mal vor, genau, stell dir mal vor, eine Sache, die nicht passiert ist und nie passieren wird. Stell dir die mal vor. Wäre das nicht ein gutes Argument? Hallo, ich bin die kleine Sophistin vom NDR. Vor allem, ich meine, das ganze Gebäude ist doch nicht durchdacht. Wenn ich eine Party habe, dann lade ich doch, ich meine, die haben doch eine Karte gekriegt, oder inwiefern haben die sich nicht eingeladen gefühlt? Weil sonst hätte der ja gesagt, ey, die habe ich eigentlich nicht eingeladen, da kann ich ja 12 andere noch einladen, die dann auch irgendwie kommen und dann wäre es wieder eine volle Party geworden. Also, ich verstehe es nicht. Hä? Der Dan sagt auch, der Teil, der da nicht kommt, den wollte man eh nicht dabei haben. Verstehe ich nicht. Muss ich in Zukunft jeden zu meiner Party einladen? Jedinnen, bitte. Okay. Ausgeschlossen, egal wer eigentlich gemeint war. Ich kann ja verstehen, dass gendergerechte Sprache erstmal ungewohnt ist oder komisch klingt. Unbekannte Wörter sind für unser Gehirn erstmal anstrengender. Aber. Ja, so funktioniert Sprache. Alter! So funktioniert Sprache. Muss fürs Alter Gehirn möglichst Schwede! anstrengend sein. Ja, ihr Leute, ich verstehe schon, dass ihr Leute vielleicht alle zu doof seid, um das so zu machen. Ihr seid vielleicht noch nicht so schlau wie wir hier beim Was? NDR, Ich Pro und möchte Contra. lösen. Was sind Fremdsprachen? Du wirst es nicht glauben, Mädchen. Das sind ganz andere Sprachen als unsere. Und Leute sind durchaus in der Lage, die zu lernen. Voilà, ganz andere Latein, Sprachen. Swahili, Sanskrit, egal. Die Leute können das lernen. Da werden sie wohl mit die Kapazität haben, mit deinen drei ausgedachten Dingern zurechtzukommen. Die Pointe von dem Witz ist, die wollen das nicht. Und das verstehst du offensichtlich nicht. Ja, außerdem, was sie da gerade gesagt hat, ist, die Leute können nicht die Transferleistung erbringen, zu sagen, ich bin eingeladen, aber sie können diese komische Sprache sich irgendwie antrainieren oder wie? Ja, das Nee, im Endeffekt war bedeutet das, ich komme nur, wenn es Chili gibt, aber ohne Fleisch und die Krusten vom Brot abgeschnitten sind, sonst komme ich nicht. Und bei allen, alle müssen Chili ohne Fleisch essen, mit dem Brot die Kruste abgeschnitten. Das ist eigentlich das, was ich sage. Du musst meine Regeln befolgen, bevor ich zu deiner Party komme. Und ich glaube, das hat noch nie so richtig funktioniert, ganz Ne, das glaube ich ehrlich. auch nicht. Auf solche Leute kann man besser verzichten, das stimmt allerdings. Dass sich lieber über die Freunde, die da sind. Je öfter wir sie verwenden, desto leichter fallen sie uns. Und Ja, Sprache das ändert sich. Das Grundprinzip. tut sie schon. Wenn man sich an die kognitive Dissonanz erstmal gewöhnt hat, dann irgendwann macht es nichts mehr aus. Ne? Ihr Dann macht man sogar mit. Grundprinzip der Gehirnwäsche. Ja. Das ist. Gewöhnung. Ja, Sprache ändert sich. Niemand sagt, dass das nicht stimmt. A, also es ist ein Strohmann-Argument. Und B, Ja, Sprache ändert sich richtig. organisch, weil die Leute das wollen. Und Sprache ändert sich nicht, weil der große Bruder gesagt hat, dass sich das jetzt ändert, Winston. In der Regel ändert sich die auch zu was Einfacherem hin, nicht zu komplizierteren Dingen hin. Voilà. Voilà. Immer. Nichts ist so fluide, so wandelbar wie unsere Sprache. Wenn wir das Unsinn! einfach akzeptieren, statt Unsinn! zu diskutieren. Einfach Ich meine. akzeptieren, statt zu diskutieren. Gendern Pro und Contra. Können wir nicht einfach das jetzt akzeptieren, anstatt zu diskutieren, sagt die Dame von Gendern. Hat sie nicht gesagt, ne? Hat sie nicht gesagt, ne? Oh mein Gott. Das ist echt eine Aussage, ey. Könnt ihr nicht alle mal einfach die Fresse halten und machen? Sprache ändert sich. Genau. Das tut sie schon immer. Nichts ist so fluide, so wandelbar wie unsere Sprache. Außer Geschlechtern. Wenn wir das einfach akzeptieren. Du hast schon wieder drüber geredet. Wir wollten ja, jetzt noch mal akzeptieren, okay, okay. Sie schon immer. Nichts ist so fluide, so wandelbar wie unsere Sprache. Würden wir das einfach akzeptieren, statt zu diskutieren, wäre Gendern vielleicht schon lange selbstverständlich. Und wir hätten heute mehr Ärztinnen, Astronautinnen und Chefinnen. Nein, so funktioniert das nicht. Das, was du da als gegeben annimmst, das ist nicht gegeben. Er hätte das gleich nachbeten müssen, dann würde es jetzt auch laufen. Genau. Hätten wir jetzt mehr Astronautinnen, ja. Ja. Die würden nur mit der Sprache, nur mit der Kraft des Genderns alleine, würden die in den Orbit geschossen. Ihr hättet einfach härter für die Erfüllung des 5-Jahres-Plans arbeiten müssen. Genossen. Ja, allerdings, ja. Dann wäre euch das Leben viel einfacher gefallen. Ja, jetzt müsst ihr halt mit den Konsequenzen dann leben. Ne, tut uns sehr leid. Studien zeigen nämlich, dass Mädchen typisch männliche Berufe eher als erreichbar einschätzen, wenn sie geschlechtergerecht dargestellt werden. Bla bla, nein, tut's nicht. Und jetzt Kontra? Das ist einfach nur, das ist die Fragestellung, die das schon vorwegnimmt den Leuten. Ich sag dir, wenn ich meine magische Sonnenbrille, die ich in Chicago gefunden habe, raushole, die aufsetze, dann sieht sie aus, als hätte man ihr Gesicht in heiße Suppe gestippt. Das ist wirklich so. Im Hintergrund könnte man dieses Obey einblenden aus sie leben. Weißt du so? Das friss doch einfach, was ich dir sage und halt's Maul. Ist das denn so schwer? Ja, dafür zahlen wir übrigens 18,36 Euro im Monat. Immer dieses nutzlose Rumdiskutieren, genau. Hm. Unsere Gendern Demokratie. Gendern schafft also Wirklichkeit. Ein Verbot wäre das... Nein, tut es nicht. Gendern schafft Wirklichkeit. Deshalb nicht nur bevormundend, sondern reaktionär. Ja, total, total reaktionär. Aber eure Reaktion darauf, dass ihr nicht genug Astronautinnen habt, ist nicht reaktionär, ne? Dass da alles geht, dass man da nichts, der Zug keine Bremsen hat, das ist kein bisschen reaktionär. Der Abakan weist darauf hin, dass halt auch Frauen die Mehrzahl, schon längere Zeit die Mehrzahl in den Medizinstudiengängen stellen. Genau. Ne? Also, was möchte diese Dame genau von uns? Der Staat sollte Respekt und Toleranz fördern, nicht verbieten. Also lasst uns... Respekt und Toleranz fördern. Komm, großer Staat, fördere den Respekt. Respekt. Oder sonst. Förder den Respekt, harder, Daddy. Eine Party feiern, bei der wirklich alle willkommen sind. Eine Party, ja, ist immer eine Gruppe von Leuten, die sich trifft und was veranstaltet. Eine Party bald nicht ist, mehr. Ist auch durch die Größe gar nicht. Also die meisten Partys können halt eine gewisse Menge Leute aufgeben. Und wenn alle willkommen sind, ich meine, ja, die Love Parade ist wahrscheinlich das Größte gewesen in der Richtung. Und da waren immer noch nicht alle Menschen, die weil Leute... sind immer noch nicht willkommen. Also manche Leute haben sich bei der größten Party der Welt von der Musik einfach nicht eingeladen gefühlt. Und habe ich da jetzt im Nachhinein Schadensersatzanspruch, weil das eine Techno-Parade war und keine E-Gitarren-Parade? Ja, es ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen angesprochen fühlen und mitgemeint sein. Also sie sind ja mitgemeint, sie brauchen sich nur angesprochen fühlen. Dann können sie auch zur Party gehen. Ich habe nichts gegen das Gendern im Privaten. Da soll jeder so reden, wie er sie es möchte. In Medien, Amtssprache, Schulen und Unis haben Binnen-I, Gendersternchen und Kunstpausen allerdings nichts zu suchen. Klar, Sprache verändert sich, aber im Alltag durch Volkes Schnauze und nicht von oben herab verordnet von vermeintlich progressiven Menschen. Wenn ein Moderator... Hört. Ja, Sprache verändert sich, aber nicht, wird nicht verändert von Leuten einfach so. Nach Gutdünken vorgeschrieben nur noch. Oder wie der Weiser gesagt hat, Sprache verändert sich, wenn du sie veränderst. Ja. Ist einseitig und nicht auf Augenhöhe, weil die Hörerinnen und Hörer, die das ablehnen, sich nicht dagegen wehren können. Wenn Ämter und Behörden gendern, haben nicht wenige das Gefühl, sie sollen umerzogen werden. So höre ich es immer wieder in Diskussionen zum Thema. Aber Sprache ist könnte das auch als zusätzliche Distanz verstehen, ne, die da eingebaut wird, wenn jetzt einer plötzlich anfängt zu gendern, also so zu sprechen, wie du es nicht gewohnt bist, könnte man das als Distanzaufbau verstehen. Ja, das haben ja auch schon einige Leute gesagt, dass das halt so ist wie früher am russischen Hof, wurde dann Französisch gesprochen, um sich von den Pöbel abzuheben. Ja. Und heutzutage spricht man halt in innen. Genderisch. Diskussionen zum Thema. Aber Sprache ist etwas ganz Sensibles, Persönliches, weil sie unser Denken bestimmt. Wenn mir jemand vorschreibt, wie ich... Okay, naja. Nee, das ist ja gerade eine von diesen Grundannahmen, die halt eben so einfach nicht haltbar sind. Also bestimmt unser Denken. Es ist umgekehrt. Zu sprechen habe oder er mir vermittelt, es sei von vorgestern, wie ich spreche, dann ist das so, als wolle mir jemand vorschreiben, wie ich zu denken habe. Und das ist ja, das ist das Ziel, was sie damit verfolgen. Ja, aber das funktioniert sowieso nicht. Ich würde sagen, das ist nicht nur so, als kann das schon nachvollziehen, das Gefühl. Ja. Etwas, was in autoritären Regimen vorkommt, hat aber in einer freien Gesellschaft keinen Platz. Ja, toll. Hat in der NDR so einen konservativen Knochen ausgegraben. Das war doch ganz passabel. Haben die noch sogar? Frau in ihren eigenen Reihen. Frau Bockwied hatte gesagt, das sei also nur Pseudo-Kontra irgendwie. Aber es kam mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vor. Also mal abgesehen von der Aussage mit dem Sprache bestimmt die Gedanken von dem Herrn eben, war das doch okay. Also ich gucke mal, ob ich das hier nochmal wiederfinde. Ich meine, ich hätte das bei ihr gesehen. Es ist ein Versuch in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Ja. Sie wissen schon ein bisschen, was falsch läuft. Und das ist ein Versuch, ein bisschen was daran zu ändern. Auch wenn er nur halbherzig vielleicht gelungen sein sollte. Ich naja, das ist ja negativ. Das, was ich von Pro und Contra erwarten würde. Ne? Also, jo. Ja, nee, finde ich nicht mehr, aber Frau Bockwied, entweder habe ich mich geirrt oder hat es wieder gelöscht oder so. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, über die Schwulen, die nicht queer sein wollen. Und hier gibt's Just Gay Germany. Und ich will es jetzt nicht alles vorlesen, aber die machen sich so ein bisschen Sorgen darum oder stellen dir nochmal klar, dass sie auf jeden Fall nicht sich jetzt vorschreiben lassen wollen mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass sie jetzt irgendwelche Mitglieder aufnehmen müssten. Also, weiß ich dann nicht, irgendwelche Frauen, die sich dann als Männer sehen oder so. Keine Ahnung, was sie jetzt genau damit meinen. Vielleicht sowas, ne? Mhm. Aber, ja, sie sagen halt, wir sind eine Vertretung von Homosexuellen und mit allen anderen, mit unseren Lesbischen, wie sagen sie hier, irgendwie unsere... Wir... Für die Rechte von Frauen stehen unsere lesbischen Freundinnen bei. Das sagen sie ja schon. Solidarität auch mit unseren heterosexuellen Allies. Gut, mit diesem Ally-Wort, aber gut. Die genauso wie wir mit den Folgen zu kämpfen haben. Es reicht. Es ist genug. Wir lassen nicht zu, dass in diesem Land Homosexualität und schwules Leben zerstört wird. Ja, also sind auf jeden Fall nicht queer. Auch nach wie vor nicht. Und greifen quasi schon vorweg, obwohl, ja, weil ihnen ja auch jeder sagt, wie sie auch schreiben, jeder sagt ja, es ändert sich nichts und wir stellen nur noch mal klar, wir sehen uns dann vom Verfassungsgericht, wenn sich doch was ändern soll. Also, wenn ihr uns zwingen wollt, irgendwen aufzunehmen, den wir nicht aufnehmen wollen, weil es nicht in unsere Richtung passt. Ja, keine Ahnung, ob es dazu kommen wird, aber wie bei so vielen Dingen weiß man es halt nicht. Genau. Ja, sie wehren sich gegen Geschichtsverfälschung und die Umdefinierung. Das ist eigentlich noch, ja, kann ich schon mal verstehen. Sie gar nicht vereinnahmt werden wollen. Ja, Geschichtsfälschung ist da jede Menge. Ich sag nur hier die Stonewall. Ne? Ja. Da waren jetzt plötzlich auch die Transmenschen die am meisten Betroffenen, lauter so ein Kram. Natürlich. Oder die queeren Opfer des Holocausts und lauter so Dinge. Ja, an die hatte ich auch gedacht, genau. Ja, aber Frauen sind noch von ganz anderen schrecklichen Dingen bedroht. Nämlich von den Engeln von Victoria's Secret. Die Älteren unter uns erinnern sich wohlwollend an hübsche junge Damen in knappen Outfits mit Engelsflügeln, die einmal im Jahr irgendwie bei dieser Unterwäschefirma über den Laufsteg gegangen sind. Das war jetzt eine ganze Zeit lang nicht so. 2019 hat die Firma gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Das ist 2019 jetzt. Können wir das nicht mehr machen. Die hatten sie auch so ein bisschen weggeschämt, ne? Und jetzt sind sie halt wieder da. Ja. Ja. Dass die Show nun im Herbst zurückkehren wird, mit all dem vermeintlichen Glamour und der Ikonisierung seiner Wäscheengel, gleicht einer Katastrophe. Denn, ist das so? Waren wir nicht längst einen Schritt weiter in Sachen Feminismus und Vielfalt? Ich glaube, da kriegt jemand einen ganz kleinen Mund an der feministischen Medienkritik, weil oder Konsumkritik oder was auch immer man das nennen will. Weil auch dort den Firmen klar wird, das läuft nicht, das funktioniert nicht. Die Leute möchten nicht Lizzo sehen, die möchten, was weiß ich, ich bin alter Mann, Linda Evangelista oder wie die damals alle hießen, sehen. Ja. Fünf Jahre sind seit dem letzten Showspektakel vergangen, eine lange Zeit, in der manch einer vielleicht vergessen haben könnte, warum Victoria's Secret damals scheiterte. Tatsächlich ist die Marke das Paradebeispiel dafür, was zu jener Zeit schief lief. Damals breitete sich die MeToo-Bewegung aus. Immer mehr Frauen wehrten sich gegen die Übermachtstellung vieler Männer. Ein Problem, das auch bei Victoria's Secret nicht unbekannt war. Übergriffe, Missbrauch und Frauenfeindlichkeit gehörten zum Alltag. So bei Victoria's Secret, so machst du eine Tür auf, Übergriff, andere Tür auf, Missbrauch, nächste Tür auf, Frauenfeindlichkeit. So war das damals, alltäglich. Nur wurden Klagen darüber von der Führungsriege stets im Keim erstickt. Doch als man Leslie Werner, CEO von Victoria's Secret und Gründer der Muttergesellschaft L Brands, Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nachweisen konnte, musste dieser endlich seinen Hut nehmen. Da waren aber noch ein paar mehr Leute auf der Insel, die auch alle noch Hüte aufhaben. Komisch. Aber in dem Fall gut. Nun. Auch ein anderer alter weißer Mann fiel zu jener Zeit flügellos von seinem Posten, der Marketingchef Ed Razek. Damals liefen Frauen Sturm gegen das auf den Laufstegen gezeigte Schönheitsideal, das ihnen vorgaukelte, wie sie auszusehen hätten. Ja, ungefähr drei Frauen halt. Aber die haben sehr laut geschrien. Groß, schlank, durchtrainiert. Viele Frauen begriffen, dass sich auch Models nur durch hartes Training und Dauerdiät in nahezu unerreichbar schöne Engel verwandelten. Wie denn sonst? Mein alter Schwede, wo kriegt gibt's man doch richtig Talas für, meine Güte. Ist doch nicht so schlimm, gibt's doch richtig alter. Geld für, meine Güte. Kann doch nicht so schlimm sein. Da damals sogar in den Modemetropolen Models mit unterschiedlichen Größen über die Laufstege schritten, hinterfragten viele, warum nicht auch Victoria's Secret auf ein diverses Modelcasting setze. Oder auch, schöne Modefirma habt ihr hier. Wäre doch schade, wenn der was zustößt, weil ihr keine dicken Frauen auf den Laufstegen habt, oder? Und darauf ist Victoria's Secret eingegangen und hat das jetzt mal versucht. Ach so. Aber natürlich nur in meiner Fantasie, weil die Autorin schreibt hier, doch genau darüber stolperte Victoria's Secret, über das Image der Männerfantasie. Über Jahre hatte man aus den Augen verloren, für wen man eigentlich Dessous schneidete, nämlich für Frauen. Für Frauen, die gerne an sich runtergucken. Oder im Spiegel, was weiß ich. Ihre Antwort, sie wandten sich ab von der Marke. Der tiefe Fall von Victoria's Secret war auch ihr Triumph. Ist es nicht genau das, was man immer böse findet, wenn Gamer das machen? Komisch. Naja. Und dann, ja, die haben dann irgendwelches Plus-Size-Models gehabt oder halt diese Megan Rapinoe von die LGBTQ-Aktivistin Megan Rapinoe und Fußballweltmeisterin. Aber das Image blieb angekratzt. Dass die Show nun im Herbst zurückkehren wird, ist wie eine Farce. Und eine große Enttäuschung. Denn tatsächlich hofften viele darauf, dass Vielfalt nicht nur ein schickes Modewort bleibt, sondern ein echter Wandel passiert. Immerhin bilden unterschiedliche Körperformen und Hautfarben das wahre Leben ab. Doch auf Laufstegen zeigt sich schon seit einiger Zeit, dass die einst gefeierte Diversität deutlich schwindet. Man sah viele ultradünne Mädchen, die an den Heroin-Schick der 90er erinnern. Auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, zementiert das Comeback der Victoria's Secret Shows doch, wir stehen in Sachen Diversität wieder am Anfang. Vom Himmel in die Hölle, welch ein Abstieg. So viel Salz, wofür soll ich das denn alles benutzen? Da muss ich wieder die ganze Woche Nudeln kochen, damit das wegkommt. Aber ich trockne, also hier hast du ein Taschentuch. Es geht um Geld, Mädchen. Und es geht um basale menschliche Instinkte. Ja, wenn man das jetzt unbedingt kulturell deuten will, dann könnte man vielleicht sagen, dass die Zeit der politischen Korrektness bald wieder vorbei ist oder so. Das Ende sich nähert oder so. Ja, ich begrüße das. Ne? Absolut. Ja. Man kann es nur hoffen. Aber in vielen Bereichen sieht es ja immer noch aus, siehe Computerspiele momentan gerade wieder, sieht es ja immer noch aus, als würde, wären wir noch auf dem Bergaufhügel von der Achterbahn. Aber mal gucken. Ja, das waren die Engel. Ja, in Frankreich gibt es jetzt eine Kampagne, die Männer sollten wie Frauen Auto fahren, weil das wäre sicher. Die Unfallstatistiken zeichnen wohl ein Bild, dass die männlichen Verkehrsteilnehmer da als schuldig, will ich gar nicht unbedingt sagen, aber 93% der Alkoholisierten in einem Unfall verwickelt und Autofahrer sind Männer, heißt es. Da hätte ich doch ganz gerne mal mindestens zugesehen, wie das Verhältnis so ist, der Kilometer, die fahren. Also wie die alkoholisiert fahren. Ja, okay, alkoholisiert natürlich nicht. Ne? Das ja, aber gerade, die sagen ja auch irgendwie. Aber auch da kann man natürlich häufiger erwischt werden, wenn man mehr fährt. Ne? Motorräder so. Meine ich auch. Und bei Motorrädern möchte ich echt mal wissen, wie viele Frauen Motorrad fahren. Also ich kenne ein paar, die Motorrad fahren, aber die überwiegende Mehrheit der Leute, die Motorrad fahren, sind, glaube ich, schon Männer. Also. Und dass sie dann mehr Unfälle haben, das denke ich mal auch. Und ansonsten ist das vielleicht auch dieses Ding mit dem mehr risikobereit sein, was die Männer ja sowieso immer sind. Vor allem die Risikobereitschaft kommt dazu, auf jeden Fall. Genau, aber das will man natürlich wieder nicht wahrhaben und deswegen fahren sie wie eine Frau. Ja, doch schon, das hier, aber das wollen sie ihnen ja ausreden. Das sollen ja fahren wie Frauen eben, schön vorsichtig und so weiter. Ja, ob das wirklich bei Frauen immer der Fall ist, möchte ich mal bezweifeln. Je mehr man fährt, desto sicherer wird man da auch und dann wird man auch sicher mal unvorsichtiger. Aber ich bleibe dabei, solange ich nicht weiß, wie viel Prozent der Kilometer der geleisteten in Frankreich von Männern sind und von Frauen, ist das für mich erstmal nichtssagend. Ne? Also es ist das Wichtigste von der ganzen Meldung, haben sie mal wieder weggelassen. Ne? Diese Franzosen, die fahren ja wie Weiber. Nee, okay. Oh, der Bär hat seinen Weg hierher gefunden. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Letzte Woche habe ich es vergessen. Bären sind voll die niedlichen Tiere, da kann man immer rangehen, wenn die näher kommen. Es gibt aktuell so ein Meme, was sich irgendwie, wie so viele Sachen, durch irgendein TikTok-Video oder so etabliert hat, wo so eine Frau irgendwie gemeint hat, oder mehrere Frauen dann im Endeffekt, weil sich das ja so ein bisschen weiter gememt hat, wen möchtest du im Wald lieber treffen, ein Bär oder ein Mann? Und dass sie dann irgendwie gemeint haben, ein Bär, weil der Mann ist ja so gefährlich oder so ein Scheißdreck. Und das ist echt so Status, auf dem wir jetzt schon sind. Dass sie denn, manche Leute glauben, dass die Bären irgendwie nicht so gefährlich sind wie irgendwie ein random Typ. Ja, weil, aber dann, wenn du das denen so sachlich erklärst, kommt dann, ja, aber das ist ja auch nicht real, sondern das weist ja nur darauf hin, wie gefährlich wir Männer finden. Ja, aber auch dann ist es ja erst recht schlimm, also das macht es ja kein bisschen besser. Am schönsten fand ich diesen Comic, wo der Bär total fertig aus dem Wald kommt und der Mann sagt irgendwie, oh, hast du wieder Feministin im Wald gehabt? Ja, da gab's auch sehr viele so KI-generierte Bilder von Männern, die Bären umarmen und im Hintergrund steht eine Frau mit verschränkten Armen oder so, ja. Ja, das ist ja, die so gab's auch, ja. Ich bin plötzlich völlig darüber aufgeregt, weil er meinte, dass sie in London irgendwie Leute gefragt hätten und dann drei rausgeschnitten haben oder fünf. Ja, und da kann man natürlich sehr selektiv arbeiten, ne? Hat er sicher recht. Ne? Das kann also auch so gelaufen sein, dass viele Frauen nicht gesagt haben, wer, sondern nur die rausgeschnitten wurden, die gesagt haben, wer, ne? Und benutzt wurden und weiter verarbeitet und so weiter. Ja. Ja, weil die natürlich auch immer dann natürlich dabei gelacht haben und darauf hingewiesen haben, wie scheiße die Männer sind, weil das ist ja total witzig auch. Ne? So verstehe ich das aber auch ein bisschen als irgendwie als Spitze oder so, als weiß ich nicht, als ja, es macht's ja auch nicht zwischengeschlechtliches also. Als Ärgern oder so, ne? Neppen oder ist das Necken? So. Nehme ich nicht unbedingt ernst. Aber warum auch? There's a tree down across the trail. Ah, hello, human resources. Bärbel! Ja, aber der Kulturkampf geht weiter. Hier im Rathaus Zehlendorf, wo wohl drei Figuren stehen, und zwar Frauenskulpturen, nackte Frauenskulpturen. Dagegen möchten Bezirkspolitiker jetzt natürlich vorgehen. Oder jetzt natürlich, jetzt irgendwie, ausgerechnet jetzt, warum auch genau, weiß ich nicht. Wir wollen es auf jeden Fall ändern. Hier, der Herr Egginger González möchte das gerne ändern, weil er eben vor allen Dingen einen Kontrast darin sieht, wie die männlichen Politiker da auf den Bildern dargestellt sind, nämlich irgendwie, glaube ich, nur das Konterfei, immer die Gesichter. ja, weiß nicht, ob ändern, also umdrehen wollte das jetzt, glaube ich, nicht. Er wollte nur dann Frauen auch in Bildern haben und nicht mehr als Figuren. Ja, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, ne? Ist halt Kultur, Krieg, Kunstkampf. Das kostet unser Geld. Lass dann doch einfach die scheiß Skulpturen da stehen. Aber wenn du, bevor du dagegen argumentierst, musst du wissen, dass der Künstler sich verdächtig gemacht hat, irgendwie mit der NS oder so zusammen. Ne? Oje, oje, oje. Ja. Oh mein Gott, genau. Es also, ist ein Kunstwerk aus dem letzten Jahrhundert. Da kannst du jetzt nichts mehr gegen sagen, dagegen, dass das wegkommt. Sonst bist du nämlich auch Nazi wahrscheinlich. Ich wüsste einige Statuen, die dann gehen müssten, wenn wir denen das Ding anlegen. Da ey, wer ist denn das Berlin, Berlin, wa? Ja, das ist Berlin auf jeden Fall. Ja. Berlin, ey. Ja, und der Dan merkt an, im Freibad oben ohne fordern, aber nackte Statuen doof finden. Auch sowas, worüber man nachdenken kann. Ja, das sind dieselben Leute, die das fordern, genau. So unmöglich. Ja. Ein kleines Kuriosum. Erinnert ihr noch, eine unserer ersten Folgen hieß Statuen verhüllt, sonst irgendwas, sonst irgendwas. Das war damals, als der iranische, ich glaube, Präsident in Rom war und sie im Vatikan die Statuen von nackten Frauen verhängen mussten, um nicht seine Libido herauszufordern. Ja, oh mein Gott. Das ist halt anfällig. Ja. Kannst du den nächsten anmachen? Chris, bist du noch da? Ich hoffentlich ist er nicht abgestürzt. Ja. Also das ist Berlin, wa? In Berlin ist es halt auch so, dass Schwerstkriminelle nicht mehr freisprechen, nicht mehr verknacken können, weil sie nicht mehr arbeitsfähig sind, überlastet. Ne? Berliner Justiz ist überlastet. Hier in dem Artikel werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten angedacht, die hauptsächlich damit zu tun haben, dass irgendwie Geld gespart wird, hatte ich so den Eindruck. Dann aber eben auch Polizeileistungen oder sowas dann beschränkt werden oder beschnitten werden leicht. Ja, das ist wirklich unschön, was da passiert. Sie können wahrscheinlich die ganzen Hasskriminalitäten, die können sie auch noch anzeigen, aber für richtige Kriminelle haben sie irgendwie keine Zeit mehr, hat man den Eindruck. Ist aber auch nicht unbedingt neu aus Berlin, hat man ja schon seit längerem, dass da die Justiz nicht mehr so richtig funktioniert. Ne? Das ist Berlin, wa? Das ist unsere Justiz. Ist im gleichen Zustand wie die Bahn und andere Dinge. Ja. Oh ja, der Titel, den fand ich auch sehr unangemessen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das zeigen können. Vielleicht lieber ich würde es nicht zeigen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, steht drauf, 75 Jahre Grundgesetz oder Bundesrepublik, nichts gelernt, Fragezeichen, darunter abgebildet ist. Ist eine Deutschlandfahne, wo also hier dieses Hakenkreuz da zum Vorschein kommt. Wie so ein Relief, über das die Fahne gelegt ist. Genau, was für eine Frechheit, ey. Ja, also Ja, fragen darf man ja, aber das impliziert so ein bisschen, dass es auch so wäre, ne? Also. Nee, ich finde überhaupt die Verbindung zwischen einer Flagge, die im Dritten Reich verboten war, und diesem Hakenkreuz finde ich unerträglich. Und auch die Werte, für die diese Flagge steht, haben nichts mit den Werten des Hakenkreuzes zu tun. Die Legitimierung des Staates, Fragezeichen? Ach. Ja, oder Nazi-Vergleiche, willkürliche, die nicht angebracht sind und deswegen unter Volksverhetzung fallen oder so. Ja, Spiegel, ne? Die berichten das in Berichterstattung. Berichterstattung ist ein Kontext, in dem es dann erlaubt ist, sowas zu zeigen. Spiegel wird spiegeln. Und da können wir dann noch lesen, St. Pauli in der Bundesliga kann ein linker Club erfolgreich sein. Also, ja, jetzt, wo der Dings da von der ARD da ist, ne? Wie hieß er denn nochmal? Der ist doch einer von der ARD. Herr Gensing. Ja, Gensing, der Urfaktenfinder ist doch da. Ja, und vor allem, ich meine, Eintracht Frankfurt hat seinen Fans gesagt, wenn ihr einen der AfD seid, sollten sie aus dem Verein austreten. Kann ein linker Verein in der Bundesliga überleben? Ja, wird echt voll schwer. Freiburg mit seinem komischen, also der Trainer ist ja jetzt weg, aber der hat sich auch zu allem wirklich einen Unsinn ständig. Weil die so arm sind, weil die so viel spenden. Weißt, der, ne? Sankt PC ist schon nochmal eine andere Sache. Ja, ich weiß, das ist halt der Antifa-Fußballverein, das ist klar, aber ich finde es trotzdem lächerlich, diese Frage zu stellen, kann ein linker Club in der Bundesliga erfolgreich sein? Weil ich zeig mir einen rechten Club, außer vielleicht irgendwo im Osten. Der hat doch wahrscheinlich gar nicht so Geld, Club, so wie, ne? Die Kapitalisten. Möchten Sie es gerne, dass das wie in Italien wird, wo jeder Club irgendwie sich rechts oder links verortet und dann immer sich gegenseitig noch, auf das wäre doch deswegen. Super, dann gibt es noch Wahnsinn, mehr. Ne? Ja. Also, ein Fußballclub sollte irgendwie nicht rechts oder links sein, finde ich. Naja. Vielleicht gibt es 15 Punkte, um den Fußball in Deutschland irgendwie besser zu machen von den Grünen. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall 15 Punkte, um mit Mut und Entschlossenheit gegen Rechtsextreme und die AfD vorzugehen. Also beide. Die haben hier also jetzt gerade vor ein paar Tagen diesen Vorstandsbeschluss rausgehauen. Da sind halt, wie gesagt, 15 Punkte drin, die wir uns jetzt mal schnell ansehen. Punkt 1 ist schon mal Kulturmarxismus und Kulturmarxismus. Ja, total. Die spielen sich auf irgendwie Schiedsrichter, dabei sind es bloß Mitspieler oder so, ne? Also. Das ist schon mal mein Fazit. Es wird gesagt, wie schlimm alles ist, da werden Leute gehauen und so, und das ist alles die AfD, und die wird ja auch beobachtet und überhaupt und sowieso. Was daher jetzt zu tun ist, erstens Prävention, Demokratiebildung und Zivilgesellschaft stärken. Also mehr Geld für die Annetta Kahane-Stiftung, mehr Geld für diese ganzen tollen Sachen. Anlaufstellen für Menschen, die rechtsextreme Anfeindungen ausgesetzt sind, Aussteigerprogramme, demokratisches Miteinander, politische Bildung und Spezialprogramme gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung, jede Art von Menschenfeindlichkeit, bla bla, Demokratiefördergesetz. Super, also Geld für eure Freunde. Klingt nach viel Blabla, nach den alten Phrasen so ein bisschen. Ja, und auch ja, unglaublich neu, ne? Also haben wir noch nie gehört. Ja. Zweitens, Ehrenamt stärken und Engagement vor Ort schützen. Okay, ihr wollt, dass noch mehr Leute umsonst irgendwie was tun und die Risse kitten, die ihr aufreißt. Kirche, Sportverein, Feuerwehr, Hilfe für Geflüchtete. Deutschland lebt vom freiwilligen Engagement in Vereinen und Verbänden. Viele tausende Menschen, bla bla bla bla bla. Und dann wird da wahrscheinlich dann auch wieder Meldegesetz, Schutz von Betroffenen schützen, okay. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, dann zu den Politikern zu kommen, aber es muss halt, Kandidaten dürfen nicht, Privatadressen dürfen nicht mehr veröffentlicht werden. Raumnahme durch Rechtsextreme unterbinden ist der dritte Punkt. Wie stelle ich mir das vor? Sie gehen irgendwo hin und stecken so ein Claim ab und sagen so, hier. Sie gehen hier alle hin und bieten, sagen, hier hat er keinen Raum. Sie bieten Veranstaltungen, machen eine Veranstaltung und bieten an. So, das kommt dann im zweiten Abschnitt auf rechten Seite. Veranstaltungsräume von Gaststätten werden dauerhaft gepachtet oder gekauft. Völkische Siedlerinnen kaufen günstiges Land in entlegenen Regionen. Private Schulen oder Kindertagesstätten werden unterwandert oder Versuche einer Gründung unternommen. Rechtsextreme schaffen eigene Freizeitangebote oder Sportunterricht. Ja, unterwandert. Und dafür sollen wir eine Struktur, die nicht existiert mehr. Wir sollen ihnen also, erst sollen wir das Ehrenamt stärken und dann sollen wir den Leuten aber verbieten, ehrenamtlich tätig zu sein, indem möglichst, wir ihnen möglichst alle Möglichkeiten dazu nehmen. Außerdem arbeiten wir an gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Städten und im ländlichen Raum. Ja, das merke ich. Selbst die kleinste Gemeinde kriegt einen Container hingestellt mit 400 Leuten. Das läuft. Viertens, rechtsextreme Organisationsstrukturen zerschlagen. Also, alle, die wir nicht mögen, sollen irgendwie möglichst sich verpissen oder verboten werden oder wie auch immer. Was ist denn jetzt an ausdifferenzierter Organisationsstruktur und Professionalisierung so besorgniserregend? Also ja, wirklich, die werden halt gefährlich, ne? Ja, die setzen sich da sozusagen mit den Menschen auseinander. Die bringen ihre Gedanken in die Öffentlichkeit. Das muss womöglich, ja jetzt irgendwie... hochgradig verdächtig, ja, ne? Einfach ja, so ungeprüft. Und politische Ideen so verbreiten. Boah, ey. Ohne Genehmigung auch noch. Und die Strukturen können dabei von öffentlichen Geldern profitieren, die der AfD zur Verfügung stehen. Gruppen der sogenannten neuen Rechten im Umfeld der AfD nehmen unterschiedliche Funktionen ein. Brücken in das konservative Lager schlagen, Organisationen zur Gewinnung und Schulung von Personal, Themen in eigenen Thinktanks, vor allem. Ja, aber junge zum Beispiel Leute. Stiftungen kriegen sie nicht gesponsert, ne? Im Gegensatz zu allen anderen. Also da gibt es ja schon auch nochmal einen Überhang. Hier werden identitäre Bewegungen und der Verein 1% genannt, die man gerne verbieten möchte. Sicherheitsbehörden müssen intensiver gegen diese rechtsextreme Organisation im Umfeld der AfD vorgehen, Vereinsbetätigungsverbote inklusive der Beschlagnahmung von Vereinsvermögen müssen schnell ausgesprochen und konsequent umgesetzt werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Fünftens, Verfassungsgerichte und Staat widerstandsfähig gegen Verfassungsfeinde machen. Hört sich interessant an. Ja, schön unkonkret auch, ne? Die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, dass die Unterwanderung, Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Justiz und allen voran der Verfassungsgerichte eines der ersten Ziele der autoritären Parteien ist. Die Aushebelung der Justiz ist Voraussetzung für den Abbau oder die Beschneidung des Rechtsstaats. Gerichte werden jetzt in Berlin die Justiz ausgehebelt? Doch nicht die AfD und die Rechten. Wir haben diese Stellen alle mit guten Leuten besetzt. Erinnert ihr euch an diesen Tweet? Ne? Auf jeden Fall. Gerichte werden mit linientreuen Richterinnen besetzt oder in der Funktion beschränkt. Damit die Verfassungsgerichte vor Angriffen besser geschützt werden, braucht es eine bessere verfassungsrechtliche Absicherung. Ich verstehe es nicht so ganz. Wie sollen wir den Schutz anderer Verfassungsgesetz ändern oder was? Oder hier Grundgesetz ändern wieder oder was? Sechstens, starke Sicherheitsbehörden und entschlossene Strafverfolgung. Eigentlich würde ich jetzt hier ein großes Lachen einblenden, einfach. Wir haben es gerade gehört, dass das genau gar nicht funktioniert. Aber es geht ja noch so eine Forderung von den Grünen auch, ne? Irgendwie stärkeren Staat und so weiter. Was ist los da, ne? Rechtsextreme Straftaten haben in den letzten Jahren Höchststände erreicht. Schwere Gewalttaten, Sachbeschädigung oder rechtsextreme Propaganda sind längst trauriger Alltag in Deutschland. Ja, grüne Propaganda ist auch Alltag in Deutschland, aber funktioniert nicht mehr so gut, ne? Ganz viele Haftbefehle sind nicht vollstreckt. Wir wollen, dass die Polizeibehörden und Verfassungsschutzämter mit klarer Schwerpunktsetzung gegen Rechtsextreme vorgehen. Die Islamisten freuen sich. Lina E. freut sich. Aber mit welcher Begründung, außer dass ihr diese anderen Leute schützen wollt, soll ich das lesen, Grüne? Dazu zählt auch, dass rechtsextreme Gewalt- und Terrorakte noch konsequenter aufgearbeitet werden. Gebt unseren Leuten noch mehr Geld. und rechtsextreme Netzwerke zerschlagen werden. Außerdem müssen Verbindungen von Rechtsextremen zur organisierten Kriminalität aufgedeckt werden. Aber Clankriminalität darf man nicht sagen, ne? Aber da ist das natürlich schon mal ein Generalverdacht. Verdächtige Finanzströme, Personal und Ressourcen müssen die Sicherheitsbehörden kriegen. Und das von den Grünen interessant. Siebtens, internationale und europäische Zusammenarbeit stärken. Europol, Schnickschnack. Achtens, Einflussnahme und Spionage unterbinden. Die gezielte Destabilisierung unserer liberalen und offenen Gesellschaft ist das erklärte Ziel von autoritären Staaten. Eine enge ideologische Verbindung zwischen rechtsextremen europäischen Parteien und autoritären Staaten, insbesondere dem russischen Kreml, ist längst offensichtlich. Es ist gut und wichtig, dass auch die Sicherheitsbörsen diesen Verbindungen entschlossen nachgehen. Die mutmaßlichen Spionage- und Korruptionsfälle bei AfD-SpitzenpolitikerInnen sind, sowie in deren Umfeld, sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Spionageabwehr bei Polizei und Nachrichtendiensten muss gestärkt werden. Also noch mehr Abhören, noch mehr Chatkontrolle. Super. Stärkere Schnittstellen zur Bekämpfung politischer Kriminalität sowie Spionageabwehr gemeinsam betrachten. Aha. Finanzquellen offenlegen. Ja. Eine Reihe an Organisationen im Vor- und Umfeld der AfD sowie rechtsextremer Medien unterstützen mehr oder weniger offen die rechtsextreme Agitation der AfD. Ein Beispiel sind verdeckte Wahlkampfaktionen, die nicht von der Partei, sondern von anonymen Dritten vorgenommen werden. Darf ich mal fragen, wie das zum Beispiel mit Letzte Generation und Fridays for Future ist? Das sind ja irgendwie verdeckte Organisationen, die Wahlkampfaktionen für die Grünen machen. Also was sie konkret da meinen, weiß ich auch nicht. Teure Medien- und Werbekampagnen sorgen immer wieder für Aufsehen. Aha, so werden Transparenzvorschriften umgangen. Aha. Im Ankauf von Immobilien. Weiterer Handlungsbedarf. Es ist immer noch schwierig, die Finanzierung rechtsextremer Gruppen offenzulegen. Wir wollen daher den Verfassungsschutz rechtlich dazu befähigen, einfache Finanzermittlungen vornehmen zu können. Gleichzeitig braucht es einen besseren Austausch zwischen Sicherheits- und Finanzbehörden, um möglichen Steuerbetrug oder Geldwäscheaktivitäten aufzudecken. Das ist so lächerlich. Deutschland ist das fucking beste Land für Steuerbetrug und Geldwäscheaktivitäten. Aber diese Herrschaften möchten, dass da jetzt vor allem nach den Rechtsextremen geguckt wird. Die können sich nicht entscheiden, ob die Rechtsextremen die abgehängten Menschen im Osten sind, die nur aus Wut über ihre Abgehängtheit rechts werden oder ob das ganz reiche Leute sind, die überall internationale Finanzströme hin und her leiten. Verfassungsfeinde raus aus dem öffentlichen Dienst ist der 10. Punkt. Ja, jeder, der nicht sofort irgendwie Xier sagt, jo, genau, kann eigentlich als rechtsextrem eingestuft werden und muss den öffentlichen Dienst verlassen. Ein Lehrer oder ein Professor an der Universität, vielleicht ein Psychologie-Professor, das soll ja mal in Kanada passiert sein, der es ablehnt, seine Trans-Studenten bei ihren Pronomen zu nennen. Ne? Raus, raus. Das ist ja AfD-Sprech. Raus. Wer sind Sie? Beatrix von Storch. Raus. 11. Rechtsextreme konsequent entwaffnen, während halt Leute mit Macheten in unseren Städten rumlaufen. Tja. Aber die Rechtsextremen, die müssen konsequent entwaffnet werden, auch wenn die einen legalen Waffenschein haben. Du bist Jäger und du willst die AfD? Tja, das geht nicht. Wir sind hier in einem echt freien Staat. 12. Verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD in den Fokus nehmen. Ein Parteienverbot ist ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Vielen Dank. Okay. Alter Schwede. Aber man möchte halt, man weiß, dass die Hürde für das Verbot hoch ist und deswegen will man eine Taskforce gründen. Also gebt uns Steuergeld, damit wir, AfD-Wähler müssen Steuergeld zahlen, damit die eine Kommission aufmachen mit Häppchen und Lachs, wo sie versuchen, die AfD so wasserdicht wie möglich zu verbieten. Dafür ja. Müsst der Wähler zahlen, oder was? Seid ihr noch ganz dicht? Also die Grünen sind... Ist schon ein bisschen abgehoben, ne? Die zu Grünen, diese Erklärung ist zutiefst undemokratisch. Ja, finde ich auch. Also Helmut Schmidt hätte ihnen damit irgendwie den Bart rasiert. Mit jedem einzelnen Blatt. Mit jeder Menge Papercuts. Jetzt kann er mir da das Kampf vielleicht. Ja, es sind so viele weg, nicht? Ich habe ja auch schon am Anfang an jemanden erinnert, der mir einfach fehlt mit seiner ehrlichen Art und frei Schnauze reden und so. Ja, die Verschwörungserzählungen müssen wir als Gefahr begreifen. Alternative Medien, also auch die Weltraumaffen sind Gefahr. Ja, ja, im Prinzip ja. Was Christ, sind wir denn? Sind wir selbsternannte ReichsbürgerInnen oder sind wir QAnon-Bewegung? Und wer ist überhaupt? Wer ist das überhaupt? Wer ist überhaupt selbsternannter ReichsbürgerInnen und QAnon-Bewegung? Zwei Leute oder wie? Entwickelt. Mit drei Abos. Der ganze Satz für die Leute, die uns zuhören, in einem Umfeld selbsternannter Reichsbürger, innen Selbstverwalter, innen oder Anhänger, innen der rechtsextremen QAnon-Bewegung, entwickeln sich hochgefährliche Verschwörungserzählungen, die in letzter Konsequenz immer wieder auch zu tödlicher Gewalt führen. Ja, das ist so richtig schön ironisch, weil diese Aussage ist eine Verschwörungserzählung. Ich glaube, der ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Fitzko, Der Präsident in Tschechien. Ja, aber, ne? Also, das sind diese Verschwörungserzählungen, nehme ich an, die den Attentäter dahin gebracht haben. Nur der war halt aus einer ganz anderen Ecke, nicht aus der Reichsbürger-Kuanon-Ecke. Viertens, Desinformation in Stecker ziehen. Yay! Meinungsbildung, das kann doch der Staat für dich machen. Ne? Da wird sonst nämlich, werden die Meinungsbildungsprozesse gezielt manipuliert. Meinungsmacht suggeriert und das Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigt. Das kommt mir vor wie ein, oh mein Gott, wie ein Bewerbungsschreiben von der aktuellen Regierung. Meinungsprozesse werden gezielt manipuliert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Meinungsmacht wird uns ständig suggeriert über die Besetzung in Talkshows oder Experten. Und das Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigt diese Regierung auf jeden Fall. Zusammen mit den Medien. So hat das Auswärtige Amt im Frühjahr 50.000 gefälschte NutzerInnenprofile ausgedeckt, die russische Falschinformationen verbreitet haben. Die Bots habe ich auch gesehen, ja. Und das habt ihr jetzt abgestellt. Ich meine, in letzter Zeit waren es weniger, aber immer noch ziemlich viele. Der Aufbau einer Früherkennungseinheit zur Erkennung von Desinformation im Bundesministerium des Inneren ist eine wichtige Maßnahme, der weitere Schritte zwingend folgen müssen. Bauen die dann da auch so einen Precog-Tank? Nein, ein paar Kontrollfetischisten sind das doch. Plattformbetreiber müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Gegen die Verbreitung von Desinformation vorgehen. Das hat sowohl das Grundgesetz als auch die entsprechende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt ganz klar, dass es nicht auf die Wahrheitsgehalt einer Äußerung ankommt, ob die der Meinungsfreiheit unterliegt oder nicht. Was daran habt ihr nicht verstanden? Oder lest ihr solche grundlegenden Dinge nicht, bevor ihr hier eure Diktaturfantasien zu Papier bringt? Ja, bestimmte Dinge werden ignoriert, ne? Das stimmt ja. 15. Hass und Hetze entgegentreten. Hass und Hetze wird gezielt angewendet, um Menschen einzuschüchtern. So wie Dieter Nuhr, meinst du das? Oder Nena oder so? Sie von demokratischem Engagement für das Gemeinwohl abzuhalten und Diskurse bewusst zu verschieben. Ja, hat mir nicht eben die Tante vom NDR erklärt, dass ihr die Diskurse bewusst verschieben wollt, damit unsere Gehirne sich verändern? In der Folge ziehen sich Menschen aus Debattenräumen zurück. Besonders häufig sind Frauen, Menschen, bla bla, queer, Migration, die übliche. Da sollte man mal eine kurze Abkürzung für finden, irgendwie. Ja. Befeuert wird die Verbreitung von Hass durch Algorithmen, die emotionale Inhalte besonders stark verbreiten. Wir dürfen den digitalen Raum nicht jenen überlassen, die Hass und Hetze verbreiten. Wir treten Hass und Hetze entgegen. Dafür bleibt eine rechtsstaatlich entschlossene Plattformregulierung das Gebot der Stunde. Schon wieder so ein Widerspruch in sich. Der Digital Services Act ist ein wichtiger Schritt im europaweiten Kampf gegen Hass, Hetze und Desinformation im Netz. Wie schön, dass das jetzt hier auf einmal gleichgesetzt wird. Desinformation, Hass und Hetze. Weil es sind völlig verschiedene Paar Schuhe. Wir werden die Plattformregulierung weiter entschlossen vorantreiben und zugleich zivilgesellschaftliche Organisationen stärken. die Opfer von Hass und Hetze dabei unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen. Die Stasi, meint ihr. Ihr meint die Stasi, Kinder. Ihr möchtet einen Apparat erschaffen, der Menschen dabei hilft, andere zu verklagen, weil die was gesagt haben, was denen nicht gefallen hat. Und dafür gebt ihr unser Geld aus, jeden Tag. Mit dem digitalen Gewaltschutzgesetz werden wir Möglichkeiten schaffen, um sich noch besser zur Wehr zu setzen. Das kriegen die Leute dann extra so richtig böse Emojis oder was, die sie dann dem, wenn der sagt, deine Mutter ist hier, zieht Traktor auf DSF, dann schickst du ihm das extra Emoji, was du gekriegt hast vom Innenministerium, das richtig fies und gemein ist. Und dann weint der. Die Einrichtung von Spezialdienststellen bei Polizei und Staatsanwaltschaften wollen wir voranbringen. Die digitale Staatspolizei. Sowas vielleicht. Oder die könnte auch geheim sein, die Staatspolizei. Ne? Puh. Mir wird Angst und Bange. Aber das kommt dabei raus, wenn du kennt ihr, also ich versuche das, ich muss das so formulieren, dass es passt. Kennt ihr das Gleichnis, dass wenn man 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen setzt, sie irgendwann im Laufe der Zeit alle Werke von Shakespeare produzieren? Ja, hab ich schon mal gehört. Die Politik kommt mir ein bisschen so vor, um das vorsichtig auszudrücken, als würden da Leute. Okay. Aber eigentlich Ideen, ist es immer dasselbe, was sie da schreiben. Und ich glaube, die Affen, so per Zufall, kriegen die das, glaube ich, nicht hin. Da muss man schon die Talking Points gefrühstückt haben, damit es geht. QAnon-Bewegung. Also. Jo. Ja, und das mit diesem Punkteplan, das ist jetzt natürlich, weil die FDP jetzt ständig einen Punkteplan hat. Und bei der FDP stehen da sinnvolle Sachen drin. Nee, zur Verteidigung der Grünen muss ich sagen, die machen das auch schon länger wohl. Diese 15-Punkte-Pläne zu allen möglichen Themen. Also. Ich hatte nämlich einige Mühe, den hier zu finden. Spezialdienststellen. Gegen rechts oder was? Die Distapo, die digitale Staatspolizei, hat hier der Katzenbock, Dewey, hat diesen Begriff schön abgekürzt. Schatz, versteck dich, die Distapo kommt. Ja, die bricht der ÖR noch. Sie verstecken Weltraumaffen unter ihren Bohlen. Nicht wahr? Alles für Weltraum. Ja, der ÖRR-Block richtet sich ja nochmal ein bisschen, richtet sich auf, ist übertrieben, aber weist ja nochmal darauf hin, dass oder der meckert über den 15-Punkte-Plan, sagen wir mal so, und behauptet dann aber noch daneben bei, dass die Grünen ja hauptsächlich von Linken angegriffen würden und nicht von Rechten und sich dann dieser Kampf gegen rechts ein bisschen schnell läuft, so ungefähr. Es wird dann in den Kommentaren immer noch angemerkt, dass es sich dabei um Übergriffe auf Dienststellen oder so handelt, der Parteien, und nicht auf Parteimitglieder so direkt. Aber das habe ich auch schon anders gehört, dass es eben auch die anderen Übergriffe auf Parteileute von den Grünen teilweise nicht unbedingt von rechts, sondern eher von links motiviert sind. Und der Noki weist auch nochmal zu dem Thema darauf hin, dass es halt auch sehr anrüchig ist, hier die Exekutive, die Polizei und besondere Dienststellen zu nutzen, um politische Ziele durchzusetzen. Das ist eigentlich nicht so gedacht. Montesquieu und so. Ja, Gewalt. Schlimm genug, dass die Gerichte dauernd irgendwas korrigieren müssen in der Beziehung. Mhm. Aber genau, das war nicht so gedacht. Ja, ich finde es, wie gesagt, auch ziemlich vermessen. Also dazu glauben, man könnte so die Regeln machen und die Schiedsrichter spielen. Niemand hat die Absicht, eine digitale Mauer zu errichten. Ich wurde übrigens am Samstag Zeuge, wie so ein Infostand von der AfD in Hannover zingelt wurde und man da auch so eine Gegendemo irgendwie gemacht hat. Oh. Und ja, es war halt immer nur irgendwelche Parolen von wegen kein Recht auf Nazi-Propaganda. Nazi-Propaganda, genau. So ein Zeug halt. Ja. Mit Antifa-Fahne dabei und so. Da kriegst du aber Angst und Bange, wenn du in so einem Stand stehst, ey. Das ist ja auch, also eigentlich finde ich, sollte das die Ordnungsmacht nicht zulassen, dass eine größere Gruppe eine kleinere so bedrängt. Aber gut. Ja, dann hat von den Antifanten einer gefragt, ja, wo ist das denn hier, das Recht auf Nazi-Propaganda, wo soll das denn stehen? Und dann wusste der Polizist dann auch nicht mehr weiter, ne? Wahrscheinlich. Mussten sie gewähren lassen, ne? Irgendwie so wird's gewesen. Ja, ich habe das auch schon mal erlebt mit der FDP, dass da, das war irgendwie so eine Demo für, hatte ich glaube ich ja auch erzählt damals, weil da gab es nämlich auch so einen furchtbaren NDR-Bericht darüber hinterher. Da ging es um Obdachlosigkeit bei der Demo. Und die haben da auch Infostand umzingelt und irgendwelche Geschichten da irgendwie. Und da war halt in der NDR-Demo. Die bösen Unternehmer von der FDP angegriffen. In der NDR-Demo nichts davon zu hören, dass das also so ein Falkenorganisation und ja, also im Endeffekt eine linksextreme Demo da irgendwie war. Sondern es hieß halt eben nur, ja, Obdachlosigkeit, oh, schwieriges Problem und jetzt wird den Leuten geholfen und so weiter. Ja, hier haben wir mal die News. da hat, ich glaube, die Frau Kotha war es, die ehemalige AfD-Abgeordnete, hat eine Anfrage gestellt, wie viele Anzeigen die Bundesregierung bisher wegen dem Paragraphen, wie heißt er? Nein, ist gar nicht der bestimmte, also es geht einfach um strafrechtlich relevante Meinungsäußerungen im Internet. Und es geht um diese Legislaturperiode. Nancy Faeser hat von diesen 108 51 Anzeigen gestellt. Kicher. Danach, wenn die Innenministerin so viel hat, kann die Außenministerin nicht weiter hinter sein. 38. Einer davon, wir erinnern uns, war dieses Plakat in Bayern, was Frau Baerbock persönlich beleidigt hat, offensichtlich. Glücklicherweise hat die zweite Instanz das Urteil gegen diesen Unternehmer, der das damals aufgestellt hat, aufgehoben. Und er musste keine 6.000 Euro zahlen, weil er eine Karikatur von der Baerbock und der Frau Lang gezeigt hat. Auf weiteren Plätzen folgen Stark-Watzinger, Bildungsministerium, 10 Anzeigen. Cem Özdemir, 8 Anzeigen. Eine Anzeige hat das Bundesministerium Arbeit und Soziales erstattet. Ja. Okay, Elif lebt in Kanada, gibt es also auch Anzeigen, ja. Das ist Frau Stark-Watzinger. Das ist die mit Elif und in Kanada. Und das sind nur die Sachen, die mit den dienstlichen Auftritten der sozialen, der Ministerien in den sozialen Netzwerken stehen. Wenn es private Accounts von Politikern zum Beispiel gibt, wo sie privat angegangen werden und privat klagen, das kommt. Nee, aber auch die Frau Baerbock könnte weiter privat noch mehr Leute verklagt haben, als nur die 38, die hier in der Anfrage mitgeteilt wurden. Die Frau Kotha. Ja, ein Unding, ne? Völlig den Kompass verloren, diese Leute, ne? Was geht so? Die Frau Kotha sagt dazu: Moment. Frosch im Hals. Bei der Verfolgung von angeblichen Meinungsdelikten im Internet mutiert die Bundesregierung zum Anzeigenhauptmeister. Das zeugt von wenig staatstragender Souveränität. Hinzu kommt, Scholz und seine Minister haben nicht die geringste Vorstellung, was ihr Verhalten den Steuerzahler kostet. Zudem solle die Ampel sich besser darauf konzentrieren, Deutschland nicht in den Abgrund zu fahren, anstatt seine Bürger mit Strafverfahren zu überschütten. Und da hat die Frau Kotha recht. Mit jedem einzelnen Wort. Ja. Ja, dann wird nochmal erwähnt, dass es halt diese Äußerungen mit unter der Strafbarkeitsgrenze gab. Ja. News selber hat das wohl auch schon mal angefragt. Denen haben sie keine Auskunft gegeben und dann hat die Frau Kotha nochmal nachgefragt. Also die Praxis scheint ja so zu sein, dass erstmal der Richter versucht, irgendwie eine Strafe auszusprechen, mit einer kleinen Geldstrafe oder so. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann kriegst du halt auch dein Verfahren. Aber viele Sachen werden dann einfach so durchgehen, denke ich mal. Ja, da kann man ja viel zu sagen. Zum Beispiel, dass sie ja auch diese Praxis jetzt verändert haben für die Politiker. Normalerweise war es ja so gewesen, dass es ja ein reiner Antragsdelikt ist. Also mit anderen Worten, solange wie du nicht selber sagst, hier wurden meine Persönlichkeitsrechte verletzt, dann ist doch nichts passiert. Und das haben sie jetzt geändert, weil ja angeblich das sowieso gefährlich ist, egal ob die Leute das überhaupt mitbekommen oder nicht, weil das Klima im Land und tralala. Ja, das verbessert man dann dadurch auch, dass man ja, ganz bestimmt. Ja. Je mehr Leute irgendwie, weil sie mit der Regierung nicht einverstanden sind, auf den Deckel bekommen, desto besser ist es, glaube ich, für den Fortbestand von unserer Demokratie. Ja. Was auch mega gut ist, ist Hass. Vorgelesener Hass. Die Überleitung hier zu dieser Veranstaltung, das ist mir jetzt hier reingeflattert, die Woche hier über. Kommt gut. Das Kulturzentrum Faust, habe ich ja schon mal hier, glaube ich, zwei, drei Sachen irgendwie, die hatten ja auch diese Stellenausschreibung, die so ein bisschen wild war. Für Veranstaltungstechniker war das, glaube ich, die ich hier schon mal gezeigt hatte. Und das ist also so ein Zentrum in Linden in Hannover, so ein Stadtteil, so ein bisschen wie Kreuzberg in Berlin, so vom Flair her. Und da gibt es halt dieses Kulturzentrum Faust, wo halt auch irgendwelche Konzerte drin stattfinden und diverse NGOs irgendwie ihren Sitz haben. Und da gibt es auch die Warenannahme, die sogenannte. Und da finden auch immer mal so Lesungen statt, wie hier diese von Seda Kurt, die wir hier im Bild sehen. Und die hat wohl ein Hass geschrieben, ja, ein Buch geschrieben, das den Titel Hass trägt. Und dazu schreiben sie hier, der Hass, dieses knirschende, zersetzende Gefühl, ist allgegenwärtig. Er brüllt von den Straßen oder flüstert in gutbürgerlicher Feindseligkeit. Er wächst in Parlamentsreden, Querköpfen und Kinderzimmern und ganz bestimmt nicht im Verborgenen, auch wenn viele ihn gerne dorthin verdammen würden. Ja, und diese Dame hier, Seda Kurt, holt den Hass in ihren Spiegelbestseller raus aus der Verbannung und begibt sich auf die Spuren seines widerständigen Potenzials. Also für Widerstand ist der Hass natürlich gut, ne? Weil Widerstand ist ja gut. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen als Subjekte des Hasses in einer kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Welt. Ja. Da kann man gut hassen. Wer sind sie, diese Hassreden? Und diese Hassenden? Und aus welchen Machtverhältnissen kommen sie? Ja, die Machtverhältnisse. Oh jo, dass wir es gut analysieren können auf Entfernung. Wer darf überhaupt hassen und wer nicht? Das ist nämlich ein Unterschied. Ne? Manche dürfen das. Frauen dürfen ja nichts, ne? Im Prinzip wahrscheinlich das dann auch nicht. Ja, ne? Wahrscheinlich. Die Queeren und so. Nur die Kapitalisten, die sind die Einzigen, die das dürfen. Aber denen verbieten wir das bald. Welche Gefühle lähmen, welche Gefühle helfen, nicht zu erstarren. Oh, und sich immer und immer weiter zu bewegen auf dem Weg in eine gerechtere und zärtliche Gesellschaft. Ja, mehr hassen für die zärtliche Gesellschaft, Leute. Schon. Also so ein bisschen, was da immer mitschwingt, ist, dass vor allen Dingen irgendwie reiche Leute Negatives im Schilde führen würden und auch hassen oder so. Ne? Naja, bei denen ist es halt verkehrt, aber die sind auch die Einzigen, die das dürfen, genau. Und wir sollten das denen wegnehmen und es für unsere Zwecke. Verwenden. Und das wird zumindest unterstellt, weißt du? Ja, auch, schonungslos, ja. Launig und jenseits selbstgerechter Entrüstung. Ja, so klingt das auch für mich. Erkundet Seda Kurt den Hass von seiner schöpferischen Seite. Als Kategorie der Ermächtigung, der Menschen in ihren innersten Unbehagen abholen und mobilisieren kann. Hey, der Hass mobilisiert uns, ist das nicht gut? Als widerständiges Handwerk und nicht zuletzt als dienliches Gefühl, das uns hilft, uns in einem Ozean aus möglichen Reaktionen auf die Welt zurechtzufinden. Ja, da habt ihr es wieder. Dieses ganze Ding von wegen, der Hass wird von den Leuten benutzt, um ganz genau zu steuern, dass dies und das so und so passiert, ist Projektion dieser Leute, denn das ist das, was sie selber so sehen. Ja, und wer Hass, wer sich aufregt, sag mal, wer wütend ist, der denkt ja in der Regel auch nicht so gezielt. Ne? Also. Ja, Seda Kurt, geboren 1992 in Köln, studierte Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus. Ihr habt Marxismus falsch geschrieben, schreibt man anders. In Köln, Bordeaux und Berlin. Als freie Journalistin und Kolumnistin schrieb sie für unterschiedliche Print- und Online-Medien, darunter Zeit Online. Als Redakteurin, ja, und die anderen, die erwähnt ihr lieber nicht, wahrscheinlich irgendwie Antifa, Abendblatt oder keine Ahnung. Als Redakteurin arbeitete sie im Spotify Original Podcast 19.02.20, ein Jahr nach Hanau, oh Gott. Der 2021 mit dem Grimme Online Award, ja, ganz bestimmt im selben Jahr, zählte das Medium-Magazin des Redaktionsteams zu den Journalisten des Jahres in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit, ach so heißt das Buch auch noch, Warum Liebe politisch, oh Gott, untersuchte Seda Kurt Liebe im Kraftfeld von Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Also sie ist auch noch eine von der Fraktion, wir müssen die Liebe organisieren. Ja, und das gibt's hier am 9.10. in der Warenannahme im Kulturzentrum Faust. Hast du schon eine Karte? Nee, habe ich noch nicht. Soll ich 21 mir Euro. Soll ich mir ein VVK holen, ja, zuzüglich Gebühren? Da bist du auch bei 23, ne? Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Ja, ja, radikale Zärtlichkeit. Ja, also das ist so, die Fantasie anregt sozusagen. Also wenn die Leute sich aufregen, dann kriegen sie, wie soll man sagen, werden sie künstlerisch in ihrer Ausdrucksweise vielleicht, aber ansonsten, was sie da beschrieben hat, naja. Conservatives think Marxism is anything that scares them. Genau, das ist hier vom marxistischen Jakobin-Magazin, die uns jetzt hier erklären, warum das, worüber sich die Leute aufregen, natürlich kein Marxismus ist. Aber die regen sich natürlich trotzdem völlig zu Unrecht auf, weil das, was die Leute, worüber sie sich aufregen, ist ja gut und sollte passieren, sagen die Marxisten, aber es ist natürlich kein Marxismus. Ja. Glaubt mir, Bruder. Ja, andersrum ist alles, was die Scheiße finden, irgendwie rechts, ne? Faschismus, oder? Ja, ganz dringend. Faschismus, ja. Genau, so sieht's aus. Das ist, ja, also es ist total merkwürdig hergeleitet natürlich. Sie picken sich hier einen Typen raus, der halt irgendwas geschrieben hat und an dem wollen sie das irgendwie widerlegen. Name Jordan Peterson fällt auch in der Geschichte und Ron DeSantis und so muss man natürlich auch mit dazu bringen. Und sie sagen hier im Endeffekt, ja, aber wie kann das denn Marxismus sein, wenn in irgendwelchen Firmen irgendwas gefördert wird, weil die fordern ja nicht, dass die Firmen verstaatlicht werden und dass irgendwie die oder dass die Firmen den Mitarbeitern da übergeben werden oder so. Und das würde doch Marxismus das doch fordern. Also wenn die das nicht fordern, dann kann das doch auch kein Marxismus sein. So ich würde sagen, dieser Marxismus-Vorwurf, der hat sich auch schon zugunsten von so einem Wokismus-Vorwurf erledigt. Ja, es geht ja darum, dass das quasi Marxismus wäre, weil der DeSantis auf die Frage, was Woke ist, dann geantwortet hat mit, das ist so eine Art Marxismus. Und das ist es ja auch. Also, sorry. Interessant, ja, okay. Dann, wenn er die Wahrheit sagt, dann sagt er die Wahrheit. Ja. Ja, ja, sie zitieren dann halt diesen Joram Hasoin Soni und der hat irgendwie gesagt, was ja auch absolut richtig ist, dass dieser Klassenkampf ausgeweitet wird auf alle möglichen anderen Dinge. Aber das widerlegen sie dann halt mit diesem Argument, dass das ja halt dann nicht wirtschaftlich ist. Und jetzt ist der Marxismus, den man sich jetzt hier gerade zurechtgelegt hat, der will ja nur wirtschaftliche Dinge. Und da also diese Leute dann, diese DEI und so Leute, die sich alle ihre Firmen da komplett in den Arsch machen und kaputt machen und überhaupt gar kein Geld mehr verdienen und so, die aber dafür irgendwie so ein gesellschaftliches Klima für eine Revolution da irgendwie anstiften, so wie der gute Gramsci, den das aufgegeben hat als Voraussetzung, um den Leuten den Marxismus zu bringen. Das wird halt geleugnet und stattdessen sagt man dann einfach so, ja, aber weil die ja keine, keine Abschaffung der Produktions- und Vergesellschaftung der Produktionsmittel fordern. Deswegen sind das ja keine Marxisten. Und deswegen ist das ja total conservative things, Marxism is anything that scares them. Das ist ja nur, weil die das nicht mögen und weil die keinen Marxismus mögen. Und deswegen sagen die dann einfach, das wäre Marxismus. Aber da es ja keine ökonomischen Dinge da hat und nicht genau das ist, was Marx gesagt hat, ist das ja kein Marxismus, ja. Oder halt eben, ja, die Tatsache, dass der gute Gramsci ja dann genau diese Sachen halt gefordert hat. Ja, es gibt immer so Vorstufen. Um diesen Marxismus halt einzuführen. Und sie sagen dann hier auch irgendwo, dass irgendwas war da auch noch mit dieser Revolution. Also sie machen da irgendwie so einen Vergleich und sagen dann irgendwie so, ja, und sind denn jetzt eigentlich dann auch die französische Revolution, das müssen ja auch Marxisten gewesen sein, weil das war ja eine Revolution. Und nach eurer Definition ist ja alles, wenn das auf eine Revolution hinaus will, das ist das ja Marxismus. Ja, nee, also wenn man genau diesen Gramsci-Kram macht, um eine marxistische Revolution herbeizuführen, dann ist es Marxismus. Und diese anderen Beispiele, die ihr da gemacht habt, die passen halt eben nicht, weil da gab es keinen Gramsci, der den Leuten das gesagt hat. Ja. Aber viele Sachen von dem Scheiß guckt ihr euch natürlich auch ab. Und was ihr natürlich auch nicht wahrhaben wollt, marxistisches Magazin, was uns die Angst vor Marxismus nehmen will und hier behauptet, die Sachen wären gar kein Marxismus, ist die Tatsache, dass natürlich nach eurer komischen Revolution auch nie Marxismus ist, sondern da ist ja auch immer nur das wird gemacht, was gerade die Superschlauen irgendwie meinen, dass es im Sinne von allen Leuten ist und so. Und dann geht es noch um den Begriff der the false consciousness, also diese Idee vom Marxismus. Und sie sagen dann hier, ja, und der Hasoni, der hat ja wenigstens festgestellt, dass Marx ja gar nicht gesagt hat, false consciousness, sondern das hat ja nur Engels gesagt. Ja, ich fand schon mal gut, dass es überhaupt einer von den beiden gesagt hat, weil ich dachte ehrlich gesagt, das wäre irgendwie von Marcuse erst gekommen oder so. Halt diese Idee, dass die Leute halt alle in einer Traumwelt leben und nur der geschulte Marxist, das ist der Einzige, der die Welt so sehen kann, wie die Welt wirklich ist, ne? Und da wird hier halt auch in keinster Weise irgendwie versucht, das zu widerlegen, dass es irgendwie nicht passt oder so, sondern es wird einfach nur gesagt, ja, das hat der Marx doch gar nicht selber gesagt, das war ja der andere von den beiden, die das Manifest geschrieben haben. Ja, super, Leute, was für ein überzeugendes Argument, also. Ja, und hier war jetzt was, wo wir meinetwegen gerne die, es gibt ja die Hufeisentheorie und es gefällt den Linken natürlich nicht, die Hufeisentheorie, weil sie damit ja in die Nähe von Rechten gerückt werden. Und deswegen, also, darauf wäre ich auch nicht gekommen bei dem Bild, okay. Deswegen schlage ich jetzt die Kovara und Python Theorie vor, weil hier gibt es nämlich ein Bild von der Kobra und der Python. Die Kobra hat die Python gebissen und die Python hat dann die Kobra erwürgt und beide sind gestorben. Also die Kobra wurde erdrückt und die Python von dem Gift. Und dann Wahnsinn. Gibt's jetzt hier also die Kobra und die Python, die beide tot sind. Und das, also wenn ihr die Hufeisentheorie nicht mögt, dann schlage ich also die Kobra und Python Theorie vor. Ja, also besagt, dass sich die Rechten und die Linken gegenseitig versuchen zu vergiften und zu erwürgen. Und ja. Ja, schon was dran. Aber auch so ein interessantes Naturereignis. Ja, und der ÖR-Blog hat hier den Herrn Würmeier gefunden. Der war ja auch schon mal in diesem einen Podcast von der anderen Marxistin Katharina Nockhuhn. Ich jetzt einfach mal so bezeichne, weil das ist mein Eindruck, nachdem ich mir viele von ihren Podcasts jetzt schon angehört habe, von ihren Serien und es ist immer richtig heftig, so ich diese Vibes bekomme. Und das, was dieser Würmeier da erzählt hat, ne, er ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja auch nur diesen Namen trägt, weil sie halt mit Freiheit nichts anfangen kann. aber gerne Rechtsprechung, mit Klagen, gerne Politik machen möchte, vorbei an irgendwelchen Entscheidungen von irgendwelchen demokratisch legitimierten Menschen in Parlamenten. Und der durfte sich jetzt hier hart, aber fair irgendwie äußern zur Verrohung der Republik, obwohl der auch schon so einen Artikel geschrieben hat über links unten in die Media, warum die nicht verboten werden sollten. Und da schreibt er, egal was man von denen hält, das Vereinsrecht darf nicht missbraucht werden, um missliebige Medien kaltzustellen. Missliebige Medien, dafür kämpfen Ad-Freiheitsrechte. Ja, und dabei bei der Nukun hat er halt auch erzählt, dass er aktivistischen, wie hat er das genannt? Das war dieses Ding mit, so schnell. Haltungsjournalismus? Nee, bezogen auf die Justiz. Dass sie Klagen machen, strategische Klageführung, genau, so hat er es genannt. Strategische Klageführung. Hat er selber so genannt. Ich kannte das bisher nur als Spruch von anderen Leuten, um das schlecht zu machen, was die Leute tun. Aber ja, scheinbar sieht er es selber so. Von daher, strategische Klageführung. Da frage ich mich auch wieder, warum darf so jemand noch in... Warum hat er noch eine Zulassung? Da gibt es ja Kammern dafür, die das überwachen. Und wenn ich davon Kenntnis erlange, dass irgendjemand meint, ich benutze hier irgendwie dieses System für meine politischen Ziele, da würde ich sofort dem das entziehen. Aber hallo. Weil ich meine, mit diesem einen AfD, Ex-AfD-Abgeordneten konnten sie es ja auch machen, weil der ein paar Sachen gesagt hat, wo man sich sagt, so, okay, ist vielleicht für einen Richter nicht ganz so gut. Könnte vielleicht ein bisschen als Eingenommenheit irgendwie ausgelegt werden. Also bei dem Typen hier geht das alles erst recht. Ja, und verrohte Republik ist schon mal sowieso, also wenn man sich für dieses links unten in die Media, wo ja die ganzen, oder nicht unbedingt die ganzen, aber auf jeden Fall sehr viele Bekenner schreiben ja immer da rausgebracht worden sind von der linksextremen Szene. Aber es sind ja die Guten. Es sind die Python. Und nicht die Cobra. Ja, der andere Python ist hier Herr Prinz. Mick Prinz, spätestens wenn dir der Initiator einer rechtsextremen, reaktionären Hasskampagne applaudiert, sollte klar werden, wie falsch du abgebogen bist. Der Initiator einer rechtsextremen, reaktionären Hasskampagne. Ist das ein Kabotus oder was? Das ist... Meines Wissens nach, das war auch der Mod von Kotaku in Action, oder? Nee, Cabrutus ist der Typ, der die Sweet Baby Inc. Detected Kurator auf Steam gemacht hat. Inzwischen hat er auch einen YouTube-Kanal, ja, das ist dieser Brasilianer, eine Person of Color. Ja, jetzt wo du es sagst. Irgendwie der sehr weiße Nick hier. Warum ist der andere nicht so ähnlich, der von... Na, egal. Aber das hier ist mit Sicherheit der... Ja, das ist richtig. Cabrutus. Ja. Jetzt, wo du es sagst, der Initiator einer rechtsextremen reaktionären Hasskampagne. Ja, dann zeig mir noch mal die Belege, Mick. Wo der hier rechtsextrem... Ach, der Beleg ist natürlich, weil er das DIEI-Ding nicht mag. Ja, okay, Mick, verstehe ich. By the way, die gleiche GEMA G2.0-Blase erstellt gerade Listen progressiver Journalistinnen, die gegen echte Gamer agitieren. Und das ist wahrscheinlich ein Verweis da unten auf den anderen Tweet, wo jemand sagt, so, ich bin gerade wieder irgendwie in Scheiße getreten, weil ich hier Maurice Weber von der GameStar irgendwie was geantwortet habe. Und das ist wahrscheinlich für den schon eine Liste, wenn man einen Woken-Journalist irgendwo hinschreibt. Was genau ist das Ziel dieser Liste, wüsste ich gern von dem Herrn Prinz. Was machen die Leute da mit diesen Listen? Glaubt ihr wirklich, dass das im Gaming so läuft, dass das irgendwie Todeslisten sind oder ähnliches? Oder habt ihr einfach Angst, dass diese Leute dann vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und wäre ja nicht das erste Mal, dass bei irgendwelchen progressiven Leuten dann, wenn genug Leute suchen, der Dreck auftaucht. So. Naja, aber Mick Prinz, ich meine, nimmt doch keiner ernst, oder? Nee, nur. Ich habe die Woche auch noch einen Link gehabt von Kein Pixel, den Faschisten irgendwie. Den habe ich aber vergessen mit reinzunehmen. Schande über mein Haupt für den Leser, der das, oder Zuschauer, der das eingesendet hat. Aber das können wir vielleicht nächste Woche besprechen, weil die haben auch wieder einen Artikel über das Thema. Wahrscheinlich hat Mick Prinz den geschrieben. Kann sein. Oder Aurelia. Oh, Aurelia von Brandenburg. Ich glaube nur Brandenburg ohne von, aber Aurelia ist wie ein von. Eben, also da muss ein von dahinter, ist meine Meinung. So, sie ist ja auch eine ganz besondere. Einzigartig. Und er ist auch ein Prinz. Ja, eben. Also passen ja auch schön zusammen. Die Gemmacke 2 Blaser. Ja, aus Taten werden Worte. Nee, andersrum, ne? Ja, und soweit ich weiß, spricht er sich Fitzo aus. Okay. Der gute Mann. Ja, genau. 5-mal wurde auf den slowakischen Premier geschossen. Inzwischen befindet er sich nach einer mehrstündigen Operation wohl außer Lebensgefahr. Nach dem Attentat kommt die Regierung zu einer Sondersitzung zusammen. Ja, das ist ja ein Artikel von der Tagesschau. Und das Interessante daran war, wie sie das hier schildern, was die Hintergründe waren. Nämlich, Polizei vermutet politisches Motiv. Laut Verteidigungsminister Kalinak besteht kein Zweifel, dass das Attentat einen politischen Hintergrund hatte. Das ist ja das Zitat von dem Verteidigungsminister wohl. Kurz nach dem Attentat tauchte ein geleakter Videomitschnitt in slowakischen Medien auf, der das erste Verhör der Polizei mit dem 71 Jahre alten Verdächtigen zeigen soll. Einem Amateurschriftsteller und ehemaligen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes aus dem Westen des Landes, laut Medienberichten, besaß er aufgrund seiner Tätigkeit einen Waffenschein. Er sei nicht einverstanden mit der Politik der Regierung, hört man ihn in den Mitschnitt sagen. Echtheit aber nicht bestätigt ist. Punkt. So, jetzt was geht's ist, weiter. Lass cool. mal weiterlesen, weil vielleicht können die Leute ja drauf kommen, was hier jetzt verschwiegen wurde. Ach so, okay. Sie sagen hier nämlich in diesem Absatz hier, am Tag des Attentats wollte sie gegen die geplante Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien demonstrieren. Punkt. Doch nun haben die meisten Parteien alle Proteste und Veranstaltungen von der Europawahl in der Slowakei bis auf weitere abgesagt. Genau, weil was hier die ARD nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass dieser Verdächtige, dass das einer von diesen Leuten war, die dagegen die in Anführungsstrichen geplante Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien demonstriert haben. Mit anderen Worten, diese wunderbare Behauptung immer mit: Wir sind hier die Demokratiemedien und Demokratie und Demokratie und die letzte Linie und Scheißdreck. Das ist genau sowas, was sich so jemand zu Herzen genommen hat. Und diese Worte haben zu dieser Tat geführt, liebe Leute. Also was ist jetzt los? Die Worte führen zu Taten. Ja, jetzt wird wahrscheinlich darüber nachgedacht, wer ihn radikalisiert haben könnte. Vielleicht irgendwie haben die Rechten ihn indirekt radikalisiert oder so, irgendwas, aber es wird keine Selbsteinsicht kommen. Weil das ist ja auch das, der Spiegel hat doch sogar noch einen absolut abartigen Titel nach dem Attentat gemacht, der inzwischen geändert ist. Ja, direkt danach, als es noch nicht klar war halt, ja. Und da ging es darum, dass sie geschrieben haben, so wie er sein Land mit Hass gespalten hat. Ja, fit so, wie er das Klima irgendwie verändert hat und so, ja. Und das ist denen eingefallen, wer der Typ im Krankenhaus um sein Leben gerungen hat. Ich weiß nicht, ob der inzwischen aus Lebensgefahr raus ist. Laut diesem Artikel hier schon, ja. Aber ja, ne? Also das ist dem Spiegel eingefallen. Weiter schön. Und das ist ja auch einer von denen, die halt auf Ursulas Liste stehen, zusammen mit Orban und solchen Leuten, wo gesagt wird, die haben hier eigentlich gar keinen Platz mit ihrem populistischen Kurs und so, obwohl der eigentlich denominiert ist, der Mann Sozialdemokrat, aber der hat halt so ähnlich wie in Dänemark haben die Sozialdemokraten in Tschechien, doch in Tschechien, nee, in Slowakien, Entschuldigung. Als ich klein war, war das ein Land. Also genau. Die Phase ist auch gut. Das ist auch gut. Diese Farce hier ist Ach auch so, gut. ja. ARD-Doku Ja, verspricht jetzt sich wissen wir vom endlich, was passieren Bundestagsvertrag. muss, damit man sich da mal was tut. Und zwar ARD-Doku verstößt gegen Rundfunkstaatsvertrag. Und es ging um diese Namibia-Dokumentation. Und die hat jetzt endlich mal gereicht, damit sie gesagt haben, nee, so geht's aber nicht. Das ist aber kein gutes, ist aber nicht faktenbasiert und ist ja nur aktivistisch, um irgendwie ein falsches Bild zu zeichnen. Ja, das geht mindestens einmal im Monat. Könnt ihr da sowas da weglöschen aus dem gleichen Grund, würde ich mal behaupten. Ja, und der Herr Geißler hier von der Bild schreibt, ein heftige Watschen gab es wohl, also ein heftige, heftigere Watschen gab es wohl noch nie für eine AfD-Doku, ARD-Doku. Die sogenannte Hashtag NoARD. Der NDR-Rundfunkrat urteilte am Freitag, deutsche Schuld, so hieß das nämlich. Ist auch überhaupt nicht übertrieben, ne? Über die Folgen der Kolonialgeschichte und ihre Aufarbeitung in Namibia verstößt gegen den Rundfunkstaatsvertrag. Ja, als es gepitcht wurde und es gesagt wurde, so, ja, wir machen einen Film, der heißt Deutsche Schuld, da haben die zuständigen Redakteure mutmaßlich wahrscheinlich schon Herzklopfen bekommen und gerufen, you fat me at Deutsche sind schuld. Oh Mann. Das ist die Höchststrafe für den Film, gegen den mehrere eigene Protagonisten vorgegangen waren. Sie sahen sich für eine absichtliche Falschdarstellung der Lage im Land missbraucht, ja. Und das gibt es auch immer wieder, dass Protagonisten von ARD und ZDF sich für eine absichtliche Falschdarstellung missbraucht fühlen. Inklusive ist mir auch schon passiert. Ja, damals mit diesem Mit dem ARD-Fuzzi. ARD-Fuzzi, ja, dem König der Nerds, wie er sich bei Twitter genannt hat. Grund, schlichtweg falsche Aussagen, schwere Auslassung, ein Zerrbild, das von der Ex-Kolonie vermittelt wird, Bild berichtete. Denn Namibia wird als Unrechtsstaat gezeigt, der sich um Aufarbeitung Ungleichheit nicht schert. Dagegen gingen sogar Diplomaten vor. Ja, das war wahrscheinlich auch nötig. Der Rundfunkrat diskutierte den Film etwa 2 Stunden lang, befand am Ende mit 22 zu 20 Stimmen. Also 20 Leute haben immer noch gesagt und eine Enthaltung haben immer noch gesagt, du, ist doch gut, was willst du denn? Ich nehme mal an, die Enthaltung war der Kubicki. Sitzt der am Ende der Rundfunkrat? Nein, aber der enthält sich halt immer. Okay. Der Film verstößt gegen geltendes Rundfunkrecht im Staatsvertrag. Etwa der Staatsvertrag verpflichtet den NDR zur Wahrheit. Habe ich schlechte Alter, Neuigkeiten für Moment. euch? Moment, da ist aber doch dann einiges, Ja. im Argen. Rundfunkratsmitglied Sandra Goldschmidt 48 sprach von Stellen, wo es um Wahrheit und Klarheit geht, wo echte Falschaussagen vorhanden sind. Ja, gibt es regelmäßig. NDR verteidigt den Film bis zum Äußersten. In Anführungsstrichen, was ja immer so ist. Oder in Klammern, was ja immer so ist. Auch der Umgang mit Kritik wurde bemängelt, denn der NDR hatte den Film bis zum Äußersten verteidigt. Selbst bei der Löschung nach massivem Druck gestand der Sender keine wesentlichen Fehler ein, schob andere Gründe vor, etwa aufgeheizte Diskussionen. Ja, genau, die aufgeheizte Diskussion ist schuld. Was Rundfunkratsmitglieder sagen. Ottmar von Holz, 62, Grüne, vor der Abstimmung. Durch die Summe der Verstöße in dem Film ist ein vollkommen falsches Bild über Namibia entstanden. Ja, das wollen wir doch nicht. Wir wollen nur falsche Bilder über Deutschland erzeugen, aber nicht über Namibia, bitte. Der Film sei komplett misslungen, habe nichts mit der Wahrheit zu tun. Ja. Eva Huber, 73 Grüne, sah sachliche und inhaltliche Verstöße. Es sei wohl das erste Mal in 20 Jahren. Nee, ist es nicht. Achso, wenn der Rundfunk gerade ein solches Urteil fälle. Ja, das schon. Ja, aber zu Unrecht. Jens-Peter Kruse sprach von einer Sternstunde des Rundfunkrats, weil man es einmal nicht anders konnte. Nachdem dann auch die Diplomaten gesagt haben, bitte nicht. Da haben wir uns dann doch mal dazu durchgerungen. Zumindest die Hälfte von uns. Sie haben unsere Geschichte manipuliert. Kritiker hatten Desinformation, Manipulation und Absicht moniert. Ja, genau. Aber das wie immer. Werden die Grünen doch jetzt mit dem 15-Punkte-Plan in Zukunft verhindern, glaube ich. Ach so, ja. Protagonisten wetterten über eine voreingenommene Storyline. Eine von ihnen sollte als wütende schwarze Frau dargestellt werden. Ja, sag bloß. Na, oder als irgendwie rechte, reaktionäre. Aber hier das nächste finde ich das schönste Schmankerl eigentlich. Also in welcher Form da betrogen worden ist, ist schon bitter. Ja, Herero-Frau Charlotte Zerawa, 26, beschwerte sich beim Rundfunkrat. Sie nennt das Machwerk in Bild ein Fake. Habe ursprünglich ein anderes Thema genannt bekommen. Ja, so ein Zufall. Ne, wie war das hier? Hey, Max Saline, wir wollen den Feminismus komplett mehr perspektivisch darstellen. Wer erinnert sich noch? Ja, diese Feminismus-Doku. Ja. Wo am Ende diese doofen Frauen haben den Feminismus nicht verstanden, Doku draus wurde. Ja, vor allen Dingen die Rechten, wie die Rechten den Feminismus hier verächtlich machen oder irgendwie so. Sei auf Senderkosten nach Namibia eingeflogen worden. Eurowings, LH 4304, Frankfurt, Windhoek, 6. Juni 2023, 1049 Euro. Die wir normalerweise in Bad Kreuzingen. Wäre ich irgendwie deutsch-deutsch-fach gegangen oder so, muss es Bad Kreuzingen sein. Was der Film verschweigt. Hammer, oder? Ja. Du tust so, als würdest du da Eingeborene interviewen über die Ungerechtigkeiten in dem Land, denen du vorher was erzählt hast, dass es um ein ganz anderes Thema geht und dann schneidest du das so zurecht, dass du nicht mal sagst, dass diese Person in Deutschland lebt. Aber das ist halt, das ist wie bei allem, the message, ne? Also das ist wichtiger. Die Botschaft ist viel wichtiger als die Wahrheit oder ethischer Journalismus oder diese ganzen Stolpersteine, Peer-Review, all diese Sachen. Wir haben unseren Film Deutsche Schuld gedreht. Und wenn die Leute jetzt was erzählt haben, was mit deutscher Schuld nichts zu tun hat, dann hat das ja in unserem Film nichts zu suchen, weil deutsche Schuld. Ja, vor allem, sie hatten den Namen am Anfang, ne? Also, ist wie diese Studien. Du hast das Ergebnis schon am Anfang, deutsches Schuld. Und dann musst du natürlich was drunter bauen, was diese Lösung dann auch. Ne? Und das ist halt für das große Gute ist es auch erlaubt, dabei halt hier und da mal eine Kurve zu schneiden. Ja, ist immer das Gleiche. Deutsche Schuld, Sexismus im Gaming, rechte Antifeministen. Na, wenn das die Überschrift ist, dann ist es egal, was die Leute erzählen. Sie haben unsere Geschichte manipuliert. Als ich die Doku sah, dachte ich, was zur Hölle. Ja. Many such cases. Besonders auffällig in der Doku, das Verwirrspiel um das zentrale Mahnmal für den Völkermord an Herero und Nama mitten in Windhoek, dass die Journalistin zeigte, Influencerin, dass die als Journalistin gezeigte Influencerin am Mania Beli im Film leugnet, obwohl es sogar mehrmals zu sehen ist. Also dieses hier Filmausschnitt aus dem Film ist das Mahnmal und sie sagen, es gibt keins. Teilnehmer im Rundfunkrat betonten, wir wollen daran arbeiten, dass diese Fehler nicht wiederholen. Habe ich ganz schlechte Nachrichten für euch. Das ist wahrscheinlich so ein Continuity-Fehler. Die haben halt das Drehbuch geändert und dann haben sie gesagt, schneid hier das raus, aber das hat der Cutter nicht gemacht. Wahrscheinlich, ja. Oder er hat es extra drin gelassen, nochmal rangezoomt, weil er ein Shitlord ist. Dann natürlich Daumen hoch. Ohne das Engagement der Beschwerdeführer werden uns die vielen Fehler in dem Film gar nicht erst aufgefallen. Jetzt noch daraus lernen. Und sie wären auch damit durchgekommen, wenn diese naseweisen Beschwerdeführer nicht gewesen wären. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, bitte mehr klatschen. Kingsburn hat die Herero Rocher vorgeschlagen. So geht's nicht, Kingsburn. Ja, Zapp das Medienmagazin. Das ist ein Zapp das Medienmagazin-Beitrag und dran dürft ihr raten, ob seine Qualität gut oder eher schlecht ist. Eher schlecht? Ja, richtig geraten. Dieses Mal geht es um die ARD, die AfD. Und der Titel ist Björn Höcke, Maximilian Krah und Co. Wen gibt's denn dann noch? Ja, die Weidel vielleicht. Den hier, Chrupalla eventuell. Ja. Scheitern ja, Medien doch. An der AfD. Scheitern. Die scheitern. Wie kann man denn daran scheitern? Ach so, indem man denen nicht ihr Werk legt, oder wie? Das ist natürlich der Tenor von diesem Film hier. Ja. Und ja. Hier habe ich jetzt mal einen Ausschnitt. Ich will es nicht komplett abspielen, weil es geht irgendwie eine halbe Stunde. Und hier haben wir gleich den einen Herrn, der auch schon als Berater für die Grünen gearbeitet hat. Wo es bei der anderen Stelle bei Zapp hieß, das wäre ja egal, weil das so viele Jahre schon her ist. Aber dieses Mal haben sie tatsächlich sich nochmal die Mühe gemacht, das wenigstens noch dazu zu sagen, dass er schon mal als Berater für Rot-Grün, wie sie hier sagen, gearbeitet hat. Und weiß, wie ich agiere, wie ich im Privatleben bin, der schätzt mich. Es werden neue Fehler gemacht im Umgang mit der AfD, zum Beispiel, dass manchmal eine unangemessen lockere Gesprächsatmosphäre in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern der AfD erzeugt wird. Nee, die müssten eigentlich auf so einem Anklagestuhl sitzen und der Rest der Leute so ein Stück höher und denen müsste mit dem Scheinwerfer ins Gesicht geleuchtet werden. Mann, Ja, warum werden da immer wieder AfD-Vertreter eingeladen? Habt ihr eine Idee? Weil Leute, die wählen die Partei. Ja, was sich sonst jemand beschwert. Show-Redaktionen immer wieder AfD-Vertreter einladen, können wir nur erahnen. Kein Talkshow-Moderator, keine Moderatorin wollte mit uns reden. Wir haben alle mit mindestens 2 Wochen Vorlauf angefragt. Von allen gab es keiner wollte eure dummen Fragen beantworten. Ja, keiner wollte. Die Frage war wahrscheinlich, die AfD ist sehr gefährlich, hier sicherer Verdachtsfall, würde ich mal sagen. Warum ladet ihr die trotzdem ein? Was steckt dahinter? Bei unserer Anfrage an Karin Mioska wurden wir auf den Podcast Apokalypse und Filterkaffee hingewiesen, bei dem sie 3 Tage nach ihrer Sendung Gast war. Dort wird eindrucksvoll klar, dass Karin Mioska sich eigentlich aller Probleme bewusst ist. Ich habe da auch grundsätzliche Zweifel, habe ich immer gehabt, wie gut und richtig das ist, die einzuladen, weil sie eigentlich sozusagen das negieren, was eine Basis unseres politischen Diskurses ist. Also wir wollen natürlich Leute einladen, um mit denen konstruktiv zu reden und Argumente auszutauschen. Und das verweigern die meisten Spitzenpolitikerinnen und Politiker der AfD. Und das war auch in dieser Sendung zu beobachten. Auch da wieder, ich hoffe, wir haben es auch oft genug benannt, dass sie gar nicht daran interessiert sind, Argumente auszutauschen. Das heißt, entweder es wird die Opferrolle rausgeholt, jetzt kommen wieder Vorwürfe, oder es wird Whataboutism gemacht, bei der CDU ist das ja viel schlimmer, oder es wird sofort auf die Migration gegangen, das Lieblingsthema, obwohl man eigentlich über Wirtschaft diskutieren wollte. Und das macht es so mühsam. Ja, ja, klar. Ja, klar, weil die Wirtschaft im Land hat auch überhaupt nichts mit Migration zu tun, ne? Und irgendwas mit Die ganzen Sachen, irgendwas mit Sozialsystemen oder so, hat auch überhaupt nichts mit Migration zu tun. Wohnungsmarkt, nichts mit Migration zu tun. Sicherheit im Land, boah, Migration, kommt ja wieder mit Migration da, im Lieblingsthema, hat auch gar nichts miteinander zu tun. Whataboutism? Und ja, dann denkst du, okay, wenn ihr nicht reden wollt, dann können wir es eigentlich auch lassen. Und gleichzeitig ist es aber... In Wahrheit muss man natürlich diese ganzen Dinge alle beantworten mit der Kapitalismus ist schuld. Ne? Das wäre konstruktiv, das wäre sachorientiert. Unsere Pflicht als öffentlich-rechtlichen Sender, das ist einfach so. Absolut. Das steht einfach in den Rundfunkstaatsverträgen, dass wir alles abbilden müssen und gleichzeitig aber natürlich auch Minderheiten schützen. Jetzt ist es lustig. Was glaubt ihr jetzt der Kommentar dazu, dass man alles abbilden muss? Gab aber doch keine Nazis. Stimmt das? Muss Karin Mioska Vertreter der AfD einladen? Die kurze Antwort lautet nein. Die längere ist kompliziert. Richtig. Wisst ihr Bescheid? Oh. Aber die haben kein Interesse an Argumenten. Haben die nicht. Muss richtig Karl Eduard von Schnitzler Gäste aus dem kapitalistischen Land des Klassenfeindes einladen? Nicht unbedingt. Richtig ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss die Vielfalt aller in der Gesellschaft vertretenen Positionen abbilden. Also auch die der AfD. Aber. Was ist aber? Was meint ihr? Was ist das aber? Ich weiß nicht, wie man danach noch ein Aber setzen kann. Aber. Das ist sehr witzig. Nicht in jeder einzelnen Sendung, sondern im Gesamtprogramm. Heißt, in den Nachrichten etwa. In den Investigativformat. Mit anderen Worten. Ihr dürft sie nicht einladen, aber wenn ihr ein Investigativformat darüber macht, dass hier der Deportationsplan vorgesehen ist und alle gesicherte Verdachtsfälle sind mit O-Tönen von dem Thüringer Verfassungsschutzchef von Amadeo-Antonio-Stiftung und den Leuten, dann ist es Abbilden der AfD. Das ist Abbilden dieses Teils des politischen Spektrums. Laut dieser Aussage hier. Damit ist dem Genüge getan. Man muss sie da nicht einladen und die selber fragen, was sie wollen. Das ist doch zum Heulen. Also ernsthaft. Oh Mann. In den Nachrichten oder Investigativformaten. In Investigativformaten. Nicht zwingend in allen Talkshows. Strengere Sonderregeln gelten für Wahlberichterstattung. Nach dem Prinzip der Chancengleichheit muss die AfD in möglichen Wahlsendungen ihren Platz haben, falls sie aussichtsreich ist. Die AfD selbst hat sich in eine komfortable Position gebracht. Von Besuchen in Talkshows profitiert sie eigentlich immer. Ja, also es ist halt natürlich so ein Wieselkram, wo sie immer... Die sind natürlich alle wieder massiv durchtrieben, ne, bis zum Abwinken und die wissen das genau, die können das steuern. Auf der anderen Seite behaupten sie dann wieder, dass die ja gar nicht, die Anhänger von denen das gar nicht gucken und dann, also, dass sie dann neue Leute damit gewinnen. Lustigerweise kommt als nächstes dann hier Thilo Jung und sein Kra-Interview, wo ich ja drüber gesagt habe, dass das aus meiner Sicht ein guter Gag von dem Kra ist, da hinzugehen, weil er bei diesem Thilo Jung-Publikum die größte mögliche Wachstumspotenzial da hat, weil diese ganzen Leute, die sich jetzt alle die Welt mit links erklären, die auf jeden Fall dafür zugänglich sind, dafür offen sind, in Zukunft dann, wenn die Blase platzt, dann werden die garantiert nicht sagen, okay, da muss man die Leute jetzt in Ruhe lassen und selber entscheiden lassen und mal hier irgendwie runterschrauben und nicht irgendwie die Leute zum Schicksal führen und irgendwie mit dem Staat alles kontrollieren oder so. Jede Regung, um das irgendwie hinzukriegen. Nee, die werden dann sagen, okay, die linke Sache war also falsch, da muss das Gegenteil richtig sein. Und ja, das ist das, worauf es hinausläuft. Also auch im Journalismus gelten. Gleiches Recht für alle. Die Partei gleich behandeln? Weiter einladen, oh mein Gott, das Gespräch suchen? Oh nein. Es ist schwierig, die Politiker der AfD so zu behandeln wie demokratische Politiker in Talkshows oder Interviews. weil es nicht normale demokratische Politiker sind bei der AfD. Man kann Parteien und Politiker aus dem demokratischen Spektrum sehr stark anhand ihrer Problemlösungsvorschläge kritisieren und befragen. Aber bei der AfD muss diese ideologische Komponente der Partei viel stärker reinkommen, weil die AfD sich stark über eine demokratiefeindliche Ideologie definiert und nicht nur über inhaltliche Position. Erfurt. Ja, absolute Frechheit. Das könnte über die Grünen absolut ganz genauso sagen. Ja, das könnte über die Grünen diese ganz genauso sagen. Diese ewige Analysiererei ist auch so überflüssig. Ne? Weil da ist es ja auch so, dass es da die Sachen, die die Grünen wollen, ja, wir sind gegen Waffenlieferungen, wir sind gegen dies, das, jenes. Das ist doch, sobald es mit der Ideologie nicht mehr übereinkommt, da wird das alles weggeschmissen. Da ist es von heute auf morgen ungültig und null und void. Also, hallo? Das ist doch die reine Ideologie bei diesen Leuten. Und ein Robert Habeck, der auf seinen Parteitagen da nur dialektische Fürze irgendwie abgibt, wo nichts drin ist an Substanz, aber irgendwelche dialektischen Formen da gesprochen werden, die ganze Zeit so zu tun, als könnte man mit dem Ändern von irgendwelchen Begriffen irgendwelche Realitäten schaffen. Da leitet ihr ja auch nicht in eure Talkshow ein. Und wenn die dann irgendwie anfangen, da ihren Sprachzauber abzuliefern, dann sagt ihr auch nicht, das ist reine Rhetorik, das ist ein Sophismus, das ist hier nur Ideologie, das entspricht keiner Basis. Ihr weist die Leute ja auch nicht darauf hin, dass ihre Kipppunkte keine Wissenschaft sind. Das macht ja auch alles nicht. Also hallo? Und das ist linksextrem alles trieft aus sämtlichen Poren bei denen. Das macht ihr auch nicht. Ihr konfrontiert die auch nicht mit Aussagen von der grünen Jugend, dass sie sich dazu äußern sollen oder so. Und vor allen Dingen, das stimmt ja auch so gar nicht, dass sie die nur ideologisch irgendwie stellen, würden nicht mehr versuchen, es viel zu häufig, aber es wird ja auch versucht, argumentativ dagegen was zu sagen oder irgendwie rauszufordern, was ja auch völlig in Ordnung ist. Es wird dann immer so ein Bohai drum gemacht, dass irgendwie ist das nicht so richtig einleuchtend, finde ich. Ja, und am Anfang haben sie irgendwie so eine Veranstaltung von Korrektiv und Korrektiv wird hier es wird mehrfach wiederholt, es wird immer wieder wiederholt, die Recherche von Korrektiv. Aber was ist es denn im Endeffekt? Da sind drei Krümel Wahrheit drin, dass diese Veranstaltung noch stattgefunden hat, dass da irgendwas mit Remigration war. Das sind die drei Krümel Wahrheit und der Rest ist reine Meinungsäußerung von denen. Und so haben sie sich ja auch da rausgewieselt aus diesen ganzen Sachen. Sie gesagt haben, ja, wir haben das ja jetzt so eingeordnet, wir sehen das halt so mit Wannsee-Konferenz und irgendwelchen Geschichten. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, aber dann immer noch zu sagen, Recherche, wo ist denn da die Recherche? Die Recherche, die ihr betrieben habt, ist, dass der Sellner, der ein Buch über Remigration geschrieben hat, einen Vortrag über Remigration gehalten hat, das ist die Recherche oder was? Aber so wird es hier immer dargestellt, Recherche. Und der redet natürlich auch schon wieder in so einem Tonfall und ja, und wir gehen dahin, wo es wehtut. Also er ist hier irgendwo in Sachsen, in irgendeinem Dorf oder so, oder in Thüringen. Steht sogar in dieser Unterüberschrift, die Recherche, Korrektivrecherche. Ja, dann gibt es hier so ein Ding hier über ihn hier, der irgendwie angegriffen wurde auf so einer Veranstaltung. Der sagt irgendwie mit einem ostdeutschen Akzent, dass er 4 Jahrzehnte im Journalismus ist. Und dann weiß man auch, wo der gute Mann gelernt hat. Ja, er sitzt immer noch da und macht seinen Job, ja. Und angeblich haben sie ihm da irgendwie die Reifen zerstört von seinem Auto und irgendwie hat er irgendwie gesagt, er wäre ein Lump oder so und sollte dann, dass er sich dahin traut zu irgendeiner AfD-Veranstaltung oder so. Ja, ist auch schon wieder so komisch, dass man sich echt denkt, so, ja, was ist jetzt der Rest der Geschichte? Was sind jetzt die ganzen Sachen, die ihr mir jetzt hier nicht erzählt? Das ist halt ein Lokaljournalist, wird einfach nur so gesagt. Ja, die Talkshow-Geschichte halt, das Ding mit Thilo Jung. Und dann gibt es hier noch so einen Prozessbegleiter von diesem Björn Höcke-Ding. Ach ja, und der Kubitschek, ja, das ist natürlich auch wieder so, sie haben eine so eine Aussage, irgendwas mit Strategie, dass man Strategie der Verharmlosung, genau, da habe ich mir schon wieder so gedacht, wo habt ihr euch das jetzt aus dem Arsch gezogen und da kommt das Kubitschek-Zitat, also an der Stelle auch wieder dieses Schnellroder-Ding ist echt ein super Ding, liebe rechten Zuschauer unter euch, ist echt klasse, ist echt super, wird richtig viel bringen, weil vor allen Dingen dann, wenn ich mir immer wieder denke, so, jetzt wird den Leuten aber richtig Unrecht getan, dass dann der Kubitschek kommt und es dann doch wieder validiert, die Kritik. So ein Schwachsinn, ey, wie kann man auf so eine Idee kommen, sowas auch noch auszuformulieren, damit sie sich das, damit sie das da immer schön einblenden können, also. Der Typ ist echt ein Held. Ja, und in diesem Ausschnitt hier meint der Höcke halt eben, dass man nur noch Interviews für Alternativmedien gibt, damit die dann mehr besucht werden oder so. Wo ich mir dann auch wieder so denke, ja, toll. Und jetzt haben wir die Wingnuts auf der einen Seite und die Wingnuts auf der anderen Seite. Und dann soll noch irgendwer jetzt sich informieren oder wie über irgendwas. Das ist ja eine Spitzenidee. Aber so will man das ja wohl haben. Weil man sieht ja eh nur, die anderen haben ja irgendwie eine Taktik. Und es gibt ja nur zwei Lager. Es gibt ja nur das Lager von diesen Linksextremen und das Lager von den anderen. Und dann muss das ja wohl okay sein. Also irgendwie so. Ja, dieser Journalist ist halt auch ein Held, weil er geht halt dahin zu diesem Dings und er gibt ihm sowieso kein Interview mehr, weil bringt ja eh nichts und also bla bla. Und dann der Lokaljournalismus. Ja, man lässt sich natürlich nicht unterkriegen. Stunning and Brave. Und da haben sie hier noch einen, der irgendwie sagt, er wäre AfD-Programmatiker und ob denn überhaupt der von Korrektiv das Programm überhaupt gelesen hat. Und der von Korrektiv sagt dann, ja, ich weiß, dass da dies, das und jenes drin steht. Und ob er dann das auch unterstützen würde, was der Kra da irgendwie sagt. Und dann sagt er so, nee, er unterstützt den Kra wohl nicht als Kandidaten. Okay, keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, das ist ja dann gut. Die Recherchen, ja, die Recherchen von Korrektiv. Er kennt sie nicht. Die ausgedachten Geschichten. Naja, ist ja im Endeffekt nicht ausgedacht. Aber es ist halt das, weswegen die Leute hier auf die Straße gerannt sind und sich darüber aufgeregt haben, war Einschätzung von denen. Also sie sind schon praktisch freigesprochen worden, weil es alles nur Meinungsäußerungen waren. Ja, aber es ist ja keine Recherche. Das ist ja gerade das Ding. Entweder ich mache eine Recherche oder ich mache einen Meinungsartikel. Ja, Meinungsartikel ist aber auch nicht irgendwie faktisch, das meinte ich so, ne? Ja, ist auch nicht ausgedacht. Ja, richtig. Ja, und hier haben wir jemanden von diesen. Hier, wie heißen sie? Na, ich wollte gerade liberalen Senioren sagen, ne? Liberale Vielfalt von dieser. Ach so. Sauerhaften Geschichte. Und hier wurde mir auch schon mal von einem gesagt, so, ja, du findest sie ja blöd, diese liberale Vielfalt, aber der ist doch vernünftig. Und ich dann sage, ja, da sind sicherlich viele vernünftige Leute dabei, aber deswegen muss man ja trotzdem nicht so einen Club gründen. Was ist denn da falsch daran, dass die Leute einfach nur Mitglied in der FDP sind? Das muss doch reichen, oder nicht? Aber ja. Und er schreibt, hier viele Medien schreiben nach der gestrigen Pressekonferenz der DTIP, dass die DTIP mehr Imame in Deutschland ausbilden wolle. Und erweckt damit den Eindruck, dass die bisherige Praxis wesentlich verändert werde. Wenn man sich die bisher bekannten Details dieser Vereinbarung allerdings anschaut, ist das mitnichten der Fall. Die in Anführungsstrichen neuen Imame werden zunächst in der Türkei Theologie studieren, also unter der Kontrolle der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Diese werden dann nach Deutschland kommen und sich für 10 Jahre verpflichten, bei DTIP als Imame zu arbeiten. In Deutschland durchlaufen sie dann einen einjährigen Sprachkurs plus ein Jahr Fortbildung als Imam. Natürlich Steuerzahler bezahlt, würde ich hier noch hinzufügen. Die Fachaufsicht über diese Fortbildung hat der oberste Religionsrat der DTIP. Dort sitzen aber Beamte der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Der einzige Unterschied zur bisherigen Praxis, die Imame werden dann Angestellte der DTIP in Deutschland. Und bezahlt von uns, würde ich hier noch hinzufügen. Und keine türkischen Staatsbeamte mehr, also nehme ich jetzt an, dass sie dann von uns bezahlt werden. Aber der türkische Staat behält die volle Kontrolle über die DTIP. Wie Altuk von DTIP in der Pressekonferenz betont, bleibt die Religionsbehörde Diyanet und der Diyanet-Chef Ali Erbas die religiöse Autorität der deutschen DTIP. Also die Diyanet, die seit dem 7. Oktober seinen Antisemitismus ganz offen gezeigt hat. Der Status quo wird durch diese angebliche neue Regelung nicht ansatzweise geändert, sondern ist am Ende die Aufrechterhaltung der Kontrolle des türkischen Staates nur anders etikettiert. Mit diesem neuen Modell kann die Türkei sehr gut leben, weil sich praktisch am Einfluss der türkischen Religionsbehörde Diyanet und damit des türkischen Staates auf das muslimische Leben in Deutschland sich nichts ändert. Und so schließt er ab. Und da möchte ich noch ganz viele Dinge hinzufügen, nämlich zum Beispiel, dass sich da aus meiner Sicht schon was verändert. Nämlich, wenn ich das hier richtig verstehe, dann wird ja dann demnächst die Diyanet direkten Einfluss auf irgendwelche Ausbildungen bei uns auch bekommen. Und das wird dann sicherlich denen irgendwo zugesichert werden, irgendwelchen Staatsverträgen und lauter solche Dinge. Denn das habe ich hier schon mehrfach erwähnt. Es ist in Deutschland so, dass der Staat eben diese Religionsinhalte nicht bestimmen kann. Und nur diese Religionsgemeinschaften können das bestimmen, was Inhalte von den Religionen sind. Und das ist grundgesetzlich so festgeschrieben. Und das wird sich nie ändern lassen. Es ist vollkommen egal, wie oft man sich hinstellt und sagt, ja, aber bei denen spielt das doch jetzt. Nee, das, so könnt ihr nicht kommen. Das gibt's nicht. Die haben da ein Recht darauf, auf ihre Vorstellung davon, und zwar 100% von ihrer Vorstellung davon. Das ist der gleiche Grund, warum wir auch die Leute nach Protestanten und Katholiken aufteilen in der Schule schon, weil die dann nämlich genau dieses gleiche Recht darauf haben. Und das ist hier bei dieser Sache auch wieder so. Und wenn dann die Katholiken sagen, Inhalt von unserer Religion ist, dass die Frauen keine Priester sein können, dann können wir das nur zur Kenntnis nehmen. Und wenn hier die davon sagen, dass ihre Vorstellungen so und so sind, dann können wir das auch nur so zur Kenntnis nehmen und uns daneben stellen und sagen, ja, das finden wir aber nicht so gut. Und die beste Lösung hier an dieser Stelle wäre dann, diesen ganzen Kram aus dem Staat rauszuwursteln, weil man da eh keinen Einfluss drauf hat auf diese Sachen. Und wenn man das aus dem Staat raus hat und das halt eben nicht mehr von staatlicher Seite alles bezahlt, dann hat man das wenigstens weg. Und diese Vorstellung, die man da hat, dass wenn man die einfach nur alle an seine Titte da ranführt, also als wäre das Geld das, was die Ideologie da reinbringt in die Religion, vollkommen komische Ansicht. Fällt mir gerade das richtige Wort nicht ein. Naiv. Jung und naiv. Ist nicht gegeben, also könnt ihr direkt vergessen und mehr kommt da auch nicht doll raus, weil das Einzige, was wir da machen können, ist zu denen hingehen und sagen, ja, wollen wir da nicht irgendwie uns auf irgendwas einigen, eventuell lieber DTIP, weil vorschreiben kann man denen nichts. Geht nicht. Wenn die sagen, wir nehmen nur Imame, die in der Türkei ausgebildet sind, dann ist das so. Da haben wir gar nichts zu sagen. Genau, das hier ist ein Thread vom Raucher auf Twitter, der hat immer mal ganz interessante Sachen. In dem Fall geht es halt darum, die letzte Generation prahlt damit, dass eine Aktiengesellschaft ihre Strafen zahlt. Juristen auf Twitter weisen darauf hin, dass der Straftatbestand der Untreue erfüllt sein könnte. Also hat er sich mal den Geschäftsbericht dieser AG gezogen, die ÖkoWorld AG. Und ja, wenn man runterscrollt, ist da noch ein Tweet von der letzten Generation, wo sie sagen, die Aktiengesellschaft zahlt alle unsere Strafen. Es geht um einen Notfall namens Klimaschutz, betont Alfred Plato, Gründer und Vorstandsmitglied von ÖkoWorld. Und der Raucher sagt hier, also er zählt noch ein bisschen die Geschäftszahlen auf, also dass die jetzt zum Beispiel auf einmal auch Spenden bekommen. Spenden an irgendwelche Sachen, also eine Investmentfirma, denn das ist ÖkoWorld im Endeffekt. Warum spendet die jetzt auf einmal? Der Herr Greichen taucht auch in den Dokumenten von denen auf. Extrem hohe Personalausgaben von 13 Millionen bei 60 Mitarbeitern. Im Schnitt sind das 200.000 Euro pro Kopf. Bei einer Bilanzsumme von 120, da hat er sich geirrt, die Bilanzsumme sind 164, die 120 sind das Ergebnis der G&V-Rechnung. Also hier wird gut bezahlt und man schüttet dieses Geld aus und ÖkoWorld selber sagt, nach Zahlung der Strafe durch die Täterinnen, die sich für den Klimaschutz festgeklebt haben, übernehmen wir die Gebühren zu 100%. und überweisen das Geld auf das jeweilige Privatkonto gegen Nachweis des Strafzettels und Überweisungsbelegs. Was halt mehr als fishy ist. Also wie läuft das? Das muss doch versteuert werden. Das ist doch eine Einnahme der Person. Also wenn jetzt hier die Frau, was weiß ich, wie heißt die, Remsmar sich irgendwo festklebt und muss 1.000 Euro zahlen und dann kommt eine AG und gibt dir aber diese 1.000 Euro, dann muss das doch auch versteuert werden. Also ich finde das eine sehr interessante Recherche. Er sagte, er hat auch ein paar so Leute wie Don Alfonso, glaube ich, war es, hat er damit getaggt, so nach dem Motto, schaut euch das doch mal an. Nee, Ulf Posch und Tim Röhn waren es, okay. Schaut euch das doch mal an. Das werde ich auch im Auge behalten. Finde ich interessant, ob da alles mit rechten Dingen zugeht bei der Finanzierung von, ja, wir haben es ja gerade wieder gesehen, am Münchner Flughafen, ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Welche AG möchte da nicht mit in Zusammenhang gebracht werden? Das hier ist eine Leseempfehlung von mir. Hier geht es recht detailliert darum, wie bei der Einwanderung in Amerika eine Riesenkohle gemacht wird, vor allem mit unbegleiteten Minderjährigen. Es geht darum, wie die staatlichen Zuschüsse für die entsprechenden Organisationen explodiert sind in den letzten Jahren. Du kannst mal bis zur ersten Grafik scrollen, das fand ich schon mal ganz lustig. Ich glaube, das schwappt bestimmt irgendwann mal zu uns rüber. Naja, das könnte schon sein, dass das zu uns rüberschwappt. Chris, ich glaube, du bist da was auf der Spur. Also wenn man sich hier anguckt, was die Leute an der Spitze dieser sogenannten Non-Profits, die sich darum kümmern, halt diese Jugendlichen zu betreuen, also von Housing über Füttern bis hin zu Bildung. Ne, also man verdient hier zum Beispiel, wenn man bei der Southwest Key Programs ist, hat man 2022 eine Million verdient als Chef. Ne, bei Endeavors Incorporated sind es nur 750.000 und wenn du bei Global Refuge arbeitest, musst du mit einer halben Million Dollar im Jahr auskommen. Das einfach mal so als Anriss, also ist ein, wie gesagt, super langer, super detaillierter Artikel. Wo auch durchaus Leute zu Wort kommen, die sagen, hier wird sich bereichert und hier wird offen betrogen. Wie gesagt, Leseempfehlung. Und jetzt ist es soweit. An all die Leute, die ganze Zeit hier schon am Meckern sind im Chat. Jetzt kommt der Helge, aber nicht der, den ihr erwartet habt. Nee. Es war eine Fragestunde, eine aktuelle Stunde. Es geht um diese Schleuserbande in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ja im Moment Ermittlungen, dass eine Schleuserbande zusammen mit Kontakten in Politik und Verwaltung wohlhabende Chinesen zum Beispiel hier rüber geschleust hat und denen dann entsprechend Aufenthaltsgenehmigungen besorgt hat und so weiter und so fort. Sehr große, große Ermittlungen im Moment im Gange. Viele Politiker sind zumindest verdächtig. Ne? Ist ja alles noch nicht ausermittelt. Und dazu ist eine aktuelle Stunde beantragt worden, ich glaube, von der AfD. Und dann ist Folgendes passiert. Das, komischerweise... Genau. Nein, das, ne? Was ich auch gedacht habe in dem Moment. Aber wirklich. Was ein Einstieg. Herr Gottschalk, Sie haben meine ganze Rede jetzt gerade kaputt gemacht. Ich muss es doch anders machen. Ja, ich habe das jetzt richtig verstanden. Sie haben gefragt, darf ich fragen, dass die SPD jetzt die Ludenpartei ist? Dann könnte ich fragen, darf ich fragen, dass die AfD die neonationalsozialistische Partei ist? Sie fragen, darf man ja aufwerfen? Sie fragen, wohin gehen die Spuren? Wenn ich in einer Partei wäre, deren Spuren so direkt in den Kreml, in autoritäre Regime, in alles, was gegen Demokratie ist und direkt auch noch ins Dritte Reich führen, dann würde ich hier erst mal jahrelang die Klappe halten und mich mit Demut unterm Tisch verstecken. Und das ist nicht nachgewiesen, ne? Diese ganze Verbindung, oder? Direkt ins Dritte Reich, okay. Ja, direkt nach Russland. Also ich großartiges jetzt, Standbild. Ohne. Wir haben jetzt hier vertauschte Rollen, weil normalerweise bin ich das ja immer, der mit den Bundestagssachen um die Ecke kommt und die anderen sehen das jetzt zum ersten Mal. Diesmal habe ich nicht mitgebracht, habe es mir auch noch nicht angeguckt. Also. Ich habe auch nur eine Zusammenfassung oder einen Artikel drüber gelesen und dachte, okay, ich glaube, das nehme ich mit. Ich habe jetzt auch gedacht, ich lasse mich dann einfach triggern, wenn es passiert. Das ist wirklich tragisch, denn dieser Umstand, den ich nicht bagatellisieren will, Frage von Korruption, SPD, CDU, ich werde dazu noch kommen, aber ich muss ja leider mein Manuskript im Kopf ändern, ihretwegen. Das wäre ja die Möglichkeit gewesen, wenn bei Ihnen ein Mindestgrad an Intelligenz und politischer Strategie vorhanden gewesen wäre, das hier sachlich vorzubringen. Sie haben es aber in einer Weise gemacht, die offenlegt, was das Prinzip der AfD ist. Hier reine Spiegelfechterei und Ablenkung. Bigotterie und Scheinheiligkeit, dass es wehtut. Ein rein instrumentalisierendes Verhältnis. Also beschreibt er da jetzt gerade seinen eigenen Beitrag, oder wie? Das ist schon wieder so ein Projektionsding. Weil das rein instrumentalisierende Verhältnis, das sehe ich hier gerade reden. Und das ist doch sein Ding jetzt gerade gewesen. So, ja, Korruption, ja, mag es ja geben, aber hier bei euch ist ja die Korruption total im Gange. Ihnen geht es doch 0,0 um Rechtsstaatlichkeit. Ihnen geht es 0,0 darum, dass alles auf Ausländerbehörden funktioniert und dass Einwanderung geregelt ist. Und Ihnen geht es vor allem 0,0 um Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler. Die sind Ihnen völlig egal. Ja, aber euch geht es nur darum, ne? Euch geht es nur darum, dass auf Ausländerbehörden alles richtig funktioniert, ne? Ganz bestimmt. Das ist mir vorrangig wichtig, das glaube ich. Und eure Wähler sind euch auch überhaupt nicht egal, ne? Kein bisschen. Sie betrachten Menschen als Stimmvieh und so agieren sie hier auch. Gucken wir uns doch an. Sie treten hier so auf, aber fraternisieren regelmäßig mit Assad, Putin und anderen. Sorgen also für Flucht, sind selbst Fluchtursache. Also reden Sie bitte nicht über Fluchtursachenbekämpfung oder ähnliches. Was ein Irrsinn, oder? Also ich meine, selbst wenn diese Unterstellung, dass Sie mit Assad und Putin reden, stimmt, inwieweit werden Sie dann dafür verantwortlich, dass die dann irgendwas tun, also zur Fluchtursache? Völlig hanebüchen. Sie haben in dieser Woche, man muss das auch mal erwähnen, Sie sind bestätigt Verdachtsfall. Das ist ja nicht irgendwas. Sie haben... Bestätigt Verdachtsfall, ja. Ja. Bestätigt. Der Verdacht bestätigt, also... Das ist ja auch geht. Schon wieder so ein Quatsch, weil im Endeffekt, was haben wir jetzt gesagt? Wir haben jetzt gesagt, ihr dürft da weiter jetzt irgendwie ermitteln. Oder darüber ja, reden, so oder wie? Ja. Ihr dürft die verdächtigen. Es war ja absolut zu erwarten, dass sie das maximal als Munition verwenden werden. Ja, natürlich. Wir haben eine Leitfigur mit Höcke, der SA-Parolen bestätigt und dafür verurteilt ist. Sie haben Gnag. Genau, ach, man kann es ja gar nicht aufzählen. Der Helge ist doch richtig erst alles ausgepackt. Es vergeht ja fast keine Woche, in der nicht jemand aus der AfD-Fraktion austritt, weil er die AfD nicht ertragen kann oder weil er noch extremistischer ist als AfD-Idee. Sie sind ja wirklich eine Serie aus Soap. Sie sind eine Serie von Skandalen. Das ist in der Geschichte der deutschen Politik einmalig. Und wenn so eine Dauerserie, eine Soap-Opera der Menschenfeindlichkeit, der Skandale, der Peinlichkeit hier gerade sich als Verteidiger des Rechts auftreten will, da ist doch ein Fehler im System. Haben Sie das nicht begriffen? Das nimmt Ihnen doch kein Mensch ab. Darf ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es hier eigentlich um die Verstrickung von CDU und SPD in eine Schleuserbande in NRW geht? Nur mal so als Hinweis noch mal für die Zuhörer. Wäre ich nicht drauf gekommen, ja. Ab, ernsthaft das zu meinen. Und das ist genau das Problem. Dieses instrumentelle, missbrauchende Verhältnis, bei dem es Ihnen eben nicht um Menschen geht, sondern um Benutzen von anderen für Ihre Zwecke. Und das ist nichts anderes als Unmoral. Das würden Marxisten und Sozialisten ja nie tun. Andere für ihre Zwecke benutzen. Na, nie, ist nie vorgekommen. Nein, geht nur bei Rechten. Das ist sogar amoralisch, wie Sie entsprechend agieren. Es ist ja auch, und nicht nur das, Sie treten doch hier regelmäßig auf und sagen, Dieser Staat, der Verfassungsschutz, der verfolgt uns. Der arbeitet nicht korrekt. Sie greifen. Ja, dann schau dir mal den Vortrag von Mohammed Amjad bei der nächsten Republika an über die furchtbaren Rechten im Polizeiwesen. Oder diesen Herrn Bröllmeier oder wie er hieß, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der redet so ein Zeug ja auch, dass da angeblich überall die Rechten in den im Verfassungsschutz und so drin sind. Gibt's auf eurer Seite genauso, diese Behauptung. Greifen die Presse an, als vermeintlich linksgrün oder sonst wie. Aber jetzt plötzlich berufen sie sich auf die gute Arbeit von deutschen Ermittlungsbehörden. Sie berufen sich auf die Presse. Sie berufen sich nämlich genau dann auf den deutschen Staat und genau dann auf die Presse, wenn es ihnen passt. Wenn es ihnen aber nicht passt, wenn es darum geht, mal Selbstkritik zu... Würde dir nie einfallen, Helge, ne? Typ, der sich hier auch schon mal hingestellt hat, um sich über Tichys Einblick zu beschweren oder Axels Guten oder was das war. Oder beides, glaube ich. Der seine kostbare Redezeit, wo die Leute ihn für bezahlen, dass er das macht, um ihrem Interesse hier Politik zu machen, dazu genutzt hat, sich über Medien aufzuregen. Er kann das nicht so mal sich selbst anzugucken, sich im Spiegel zu gehen und sich zu erbrechen, wenn man sieht, was da für eine Unerträglichkeit an Gesetzesfeindlichkeit und skandalösen Auftreten und Gebaren ist, dann passiert nichts. Sag mal, und das was ist der Unterschied. Und das ist also, Leute sollen, die AfD-Leute sollen sich vor den Spiegel stellen und dann ob ihrer eigenen Schlechtigkeit sich erbrechen. Auf welchem Niveau sind wir hier angekommen? Das ist der Bundestag, Helge, und nicht die Kneipe oder das Fußballstadion. Oder ich weiß nicht, was das für ein wenigstens Trikot wissen wir jetzt, oder was sein, ja, also was quasi das Kriterium dafür wäre, dass die sich in seinem Sinne verhalten. Das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist die Pointe, die sie ja nicht begreifen. Die sie ja leider nicht begreifen. Die mittlerweile sogar ihre Schwestern und Brüder im Rechtsextremismus begriffen haben, sodass sich die französischen Rechtsextremen ihrer schämen mittlerweile. Das muss man erst mal hinbekommen, dass sich der Rassemblement National der AfD schämt. Story, und jetzt kommt die Lehre. Demokratische Parteien, wie zum Beispiel CDU und SPD, gehen damit seriös um. Ich kann viel Kritisches sagen gegenüber Herrn Reul, aber ich habe ihn immer als einen seriösen Politiker erlebt, mit dem man telefonieren kann. Selbstverständlich wird die CDU und die SPD auch, weil ja auch ein SPD-Politiker betroffen ist, das aufklären und zwingend lückenlos aufklären. Aber wir stellen uns dem. Da kommt keine Schweigespirale, keine Ablenkung, sondern Offensive, Flucht in die Wahrheit. Das macht den Unterschied. Der Umgang mit Skandalen, mit Angreifbarkeit, das ist die Schwelle. Und damit haben Sie heute, und das ist Ihre Meisterleistung, zu denen ich Ihnen gratuliere, Sie haben den Beweis getroffen, warum Sie verfassungswidrig sind, warum Sie in diesem Hause nichts zu suchen haben und warum wir zusammen für diese Demokratie stehen. Vielen Dank. Moment, er wollte doch noch zu dem Thema kommen. Hat er doch gerade gemacht, indem er gesagt hat, wir sind aber gut und ihr seid aber doof. Alter Schwede. Der ist so ein bisschen Anzeigenhauptmeister Drachenlord-Style unterwegs, glaube ich, langsam so. Der Hass gibt mir recht. Hat ihn noch einer was gefragt? Oder? Ich habe es auch nicht gesehen. Und der Rest der Leute kam mir nicht besonders interessant vor. Und wir haben ja auch schon 8:15. Ja, sind wir wieder sehr helferig dabei. Schutz von Queeren und Alten. Ja. Die Ferda. Frieda Ackermann, unsere Diskriminierungsbeauftragte, Antidiskriminierungsbeauftragte, sagt, unser Grundgesetz oder speziell Artikel 3, nachdem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, sei bisher so löchrig wie Schweizer Käse. Guck mal, der ist älter als du, Ferder. Der funktioniert immer noch. Weil ich's verstehe ich nicht. Ja, sie möchte ein explizites Verbot der Diskriminierung von queeren und alten Menschen in der Verfassung. Also, ja. Wobei ich dann nicht weiß, was ist da mit dem alten weißen Mann? Dann ist das doch, wäre das doch eindeutig verfassungswidrig. Vielleicht ist es ein Deal, auf den man sich einigen kann. Adermann erinnerte daran, dass bis 94 Menschen mit Behinderung nicht im Grundrechtskatalog berücksichtigt waren. Bis heute warten queere Menschen darauf, dass es ein Diskriminierungsverbot wegen der sexuellen und geschlechtlichen Identität im Grundgesetz gibt. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch eine ganz gute Idee, das zu tun mit dem Aufstieg des Islam. Wenn man die Regeln genau wordet, dann hilft das vielleicht, aber ich schätze, da macht sich dann auch im Zweifelsfall der Kalif keine Gedanken drum. Ataman sagt, der Demokratie gehe es so gut, wie es ihren Minderheiten geht. Das wussten die Verfassungsväter und Mütter und wollten mit dem Grundgesetz die Vielfalt schützen. Tja. Weiß ich nicht. Kann man diskutieren, schreibt einen Aufsatz, schreibt mir eine Postkarte mit eurer Idee. Nein. Das ist ja ganz was Neues. Mammon? Mammon unter Abwesenheitsverdacht. Oh, das sieht wohl so aus, wenn ich in unsere Twitter-Gruppe schaue. Okay. Also die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll Teile eines Liefervertrages für Impfstoffe per SMS ausgehandelt haben. Die Kurznachrichten dazu möchte sie nicht veröffentlichen und soll geklärt werden, welches Gericht für den Fall zuständig ist. Ja, Bodeneintopf, würde ich sagen. Besser wäre es, wenn es kein deutsches Gericht ist. Das wäre gut, ja. Dem vertraue ich nämlich irgendwie nicht mehr dafür. New York Times, NATO kurz davor, Soldaten in die Ukraine zu senden. Das ist eine schöne Überschrift, aber gibt der Artikel nicht her. Es geht hier irgendwie darum, dass wir angeblich irgendwelche Leute ausbilden. Das ist die Berliner Zeitung, ne? Die ja. Berliner Zeitung gehört diesem sowieso sehr russophilen Menschen. Ja, okay. Da wäre ich vorsichtig. Alles, was über Russland kommt in der Berliner Zeitung. Mit einem Gran Salz. Salz. Ja, und scheinbar beschlagnahmt Russland jetzt Vermögen deutscher Großbanken. Ach was, wenn die EU die EU will das russische Geld beschlagnahmen, um Waffen davon zu kaufen, und dann antworten die Russen mit was Vergleichbarem, wie unvorhersehbar. Ja, das ist gerade mein Schockgesicht, was ihr seht. Und dann hält er so ein Schild, wo der Pikachu mit so einem Schockgesicht drauf ist. Genau. Und ja, das Tennet-Stromnetz hatten wir auch schon mal drüber geredet. Das ist ja irgendwie so ein niederländischer Konzern, der dem niederländischen Staat schon gehört. Also ist schon verstaatlicht eigentlich. Und die haben keine Lust jetzt irgendwie das zu bezahlen, dass unser Netzausbau irgendwie gemacht wird. Und deswegen wollten wir das eigentlich jetzt von unserem Staat her übernehmen. Und die haben es wohl von E.ON gekauft. Aber das ist jetzt irgendwie gescheitert. Woran genau, habe ich jetzt beim Überfliegen nicht mitgeschnitten. Wenn es überhaupt drin stand. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall gescheitert. Zum ersten Absatz da irgendwo, aber wir werden nicht das holländische Stromnetz kaufen. Hier geht es um grünen Stahl. Grünen Stahl. Das ist so lächerlich. Genau, um die geplante Transformation in den kommenden Jahren umsetzen können, benötigen wir so weit wie möglich, jedoch bis spätestens Mitte 2025, wettbewerbsfähige Energiepreise und ausreichende Verfügbarkeit von grünem Strom und Wasserstoff, erklärte der Deutschlandchef der Stahlwerke Bremen und Eisenhüttenstadt. Ja, ganz bestimmt. Ja, sonst machen die halt zu. Wird's schon gut gehen. Dann haben wir halt ein bisschen weniger Industrie, ist die Luft doch wieder besser. Ja, und das in der Asse in Niedersachsen droht mal wieder das Wasser einzudringen. Irgendwie gefühlt. Aber wir haben doch mal. Dürre. Die haben doch letztes Jahr gesagt, es ist Dürre. Wie kann denn da jetzt Wasser eindringen? Ach, ja, verdammt. Wahrscheinlich braucht man es, um Narrativ zu machen oder so. Ja, marode ist ja angeblich sowieso alarmiert, dass seit langem einsickerndes Salzwasser Politiker und Experten. Wir sind alarmiert. Ja, Rot-Grün in Niedersachsen wird das schon. Wird das schon regeln, bin ich mir ganz sicher. Man könnte ja auch einfach mal die Binarität aufbrechen, dass man einfach nicht mehr sagt, radioaktiv, nicht radioaktiv. Ja? Zum Beispiel. Sondern irgendwie so ein Spektrum draus macht. Ist ja dann ein bisschen radioaktiv, das Grundwasser. Ich meine, wovor habt ihr Angst? Das ist die neue Zeit. Das hat ja eh nur noch den halben Wert. Nach einer gewissen Zeit. Das ist wie mit dem Geld. Vielleicht ist Geld auch radioaktiv. Vielleicht. Da sind wir auch schon durch. Das sind die sogenannten Fiat-Kernkraftwerke. Sind wir schon durch? Verdammt nochmal. So schnell kann es gehen. Sendung 1 nach dem lang ersehnten Urlaub. Sind wir schon durch. Ich könnte schon wieder an den Strand. Ich müsste nicht hier bleiben. Ich war jetzt 2 Tage meine Family besuchen im Bergischen Land und die Zugfahrt dahin und der Aufenthalt auf dem Kölner Bahnhof und das war alles nicht schön. Ich habe jeden Tag irgendwie mehr das Gefühl, dass dieses Land verschwindet, in dem ich mal gelebt habe. Man hat auch schon gar keinen Bock mehr in die Stadt zu gehen. Weil man da auch nur verärgert wird von den Zuständen. Man baut jetzt hier, die bauen jetzt bei uns so einen schönen, eine schöne große Moschee mit Kuppel und Minarett. Nur so ein paar hundert Meter von mir weg. Dauert nicht mehr lang, dann ruft da auch der Muezzin. Wird schön hier in dem Land. Aber geht in den Wald. Ja, genau. Und lässt Miete pro Kopf. Und Knicklicht. Und so, Knicklicht. Abonniert das Mammon Magazin, es ist sehr gut. Oh ja. Geht auf thatsafespace.net. Es ist sehr kontrovers. Und fördert, was der Freiheit dient. Ne? Zerschmettert. Zerschmettert, was dir schadet. Danke. Genau, bis nächste Woche. Ja, hoffentlich ist nächste Woche ein bisschen weniger. Tja. Bis nächste Woche. Grüße an Preis und Abel. Ja. Alles Gute in die Richtung. Kontormarxismus.